What's up, bitches? Hier ist Non-PG, hier ist Ricky, aber vor allem ist hier Chrissy Moltisanti. So sieht es nämlich aus. Ich habe mich heute durch den Alltag gekämpft, um hier heute um 10 nach 8 für euch die Catchstange zu halten. Das muss man wirklich so sagen. Wenn ich heute den einen oder anderen Satz rausposaune, der überhaupt keinen Sinn macht, dann seht mir das nach, denn ich bin im Arsch. That was a disclaimer, first of all. And, Ricky, bevor du wieder sagst, du dummes Arschloch, halt mal die Fresse, sag ich, nein. Ich muss, das ist nämlich meine gute Pflicht, am Anfang auch eine Sendung pluggen, die es gilt zu hören. Aber wie die Sendung heißt, das sage ich dann am Ende. Tschüss. Ja, hier ist Non-PG, euer Wrestling-Talk im Internet. Wir sind wieder da, Wie sonst was. Wie eigentlich schon seit Jahren, kann man fast schon sagen. Ja. Kann man eigentlich aber auch fast schon nicht sagen. Mm-mm. So, also Non-PG und heute ist die Sendung, also jedenfalls was meine Themenliste angeht, picke, packe voll. Ich habe, muss ich mal kurz überlegen, glaube einen neuen Rekord aufgestellt in Sachen Wrestling-relevante Sendungen zu schauen innerhalb von einer Woche. Ich habe wirklich alles gesehen, sogar Ring of Honor, den iPay-Per-View. Also ich habe mir wirklich Mühe gegeben, mich jetzt wieder voll und ganz auf dieses Wrestling einzulassen. Und es funktioniert. Es funktioniert. Ich bin im Bann, muss man wirklich sagen. Das Highlight für mich natürlich der letzten 7 Tage war, gar keine Frage, Total Divas. Habe ich mir, ich glaube, am Wochenende 7 oder 8 Folgen am Stück angeschaut. Oh, also alte Folgen. Und dann natürlich der Höhepunkt. Dann am Sonntag war es soweit. Endlich wieder Total Divas bei Pirate Bay. Und ich muss sagen, ich wurde eigentlich nicht enttäuscht. Es ist genau meine Sendung. Ich liebe Total Divas. Es ist genau mein Format. Ich habe die erste Folge der dritten Staffel gesehen und ich habe wirklich lange nicht so eine Scheiße gesehen, muss ich wirklich sagen. Das ist eine großartige Die erste Staffel, Sendung. die haben wir wirklich komplett geguckt. Die fand ich ja wirklich gut. Die zweite habe ich ausgelassen. Jetzt habe ich die dritte erste Folge geguckt und so eine Scheiße habe ich lange nicht mehr gesehen. Muss ich wirklich sagen, diese ganze Geschichte um Rosa Mendes und so, boah, das ging gar nicht. Das war ja so langweilig. Und auch um Eva Marie interessiert mich alles nicht. Ich möchte da Intrigen sehen. Und da gab es mir ein bisschen zu wenig. Das hat mir nicht gefallen. Wie fandest du das mit Rosa Mendes, dass sie das jetzt so ein bisschen mit in die aktuellen Shows packen, dass Natalia da so ein bisschen ihr Mentor ist? Ich finde die Sendung hervorragend. Vor allem hat mir gut gefallen, dass Rosa Mendes immer nackig rumläuft. Finde ich super. Ja. Das fand ich authentisch, wie sie da in ihrem Hotelzimmer nackig war. So sind Frauen einfach, muss man auch wissen. Nö, mir macht die Sendung genau deswegen Spaß, weil sie halt so ist, wie sie ist. Also es ist halt alles gescriptet, aber es ist unterhaltsam. Also es ist halt, natürlich ist es Bullshit, aber wie gesagt, ich kann mich dabei super entspannen, sitz dann mit meiner, Erbsensuppe auf dem Sofa und guck mir Total Divas an und mir macht's Spaß. Es sind so viele Kleinigkeiten, die ich dann immer wieder lustig finde, wie zum Beispiel die Diskussion zwischen Brie und Nikki, dass sie ja beide die kleine, hauptsächlich die gleiche Muschi hätten. Super. Ja. Sowas, das könnte viel häufiger passieren. Oder auch so Sachen wie, als die Krankenschwester da kommt und Nikki Blut abzapfen will und sie es natürlich ganz vergessen hat, dass die Krankenschwester an diesem Tag kommen will und so. Das sind so Storys, da glaube ich sofort, dass die wirklich mal passiert sind. Also das Leben schreibt, ja. Vor allen Dingen einer der beiden Bella-Twins. Was diese Total Divas-Geschichte auch bewirkt hat, ist, dass ich ein bisschen turne. Ich war ja immer Nikki-Bella-Fan. Das hat jetzt eigentlich nichts damit zu tun, wie die sich so verhält, sondern eher, weil die größeren Brüste hat. Aber ich muss sagen, so ein bisschen tendiere ich jetzt zu Brie. Die hat so einen Hippie-Charme irgendwie. Also Finde ich eigentlich ganz putzig, die kleine Maus. Muss ich ganz ehrlich sagen. So ja. Insgesamt. Wie findest du John Cena als Charakter in dieser Sendung? Ist doch viel besser als der Raw SmackDown-Charakter. Er ist halt das arroganteste Dreckschwein, was man sich so vorstellen kann. Das will ich sehen. Ja, klar, das will man sehen. Da kommen wir heute mit Sicherheit auch noch drauf zu sprechen. Auf arrogante Drecksschweine? Ja, das auf jeden Fall. Mm. Aber den Teil hat man ja zu Beginn der Sendung schon. Okay, du dumme so. Sau. Und ich muss wirklich jetzt mal so sagen, wenn ich dann einzeln diese Cast-Member hier für diesen dritten Teil, sage ich jetzt mal, von Total Divas durchgehe. Die Bellas... Ja, also Nikki kommt halt so rüber, als wäre sie strunzdämlich, aber hat halt irgendwie immer Glück gehabt und ist jetzt eine reiche Bitch, die sich einen reichen Typen geangelt hat, aber die wirkt auf mich strunzdoof. Kommt dir das auch so vor? Nikki, welche ist denn das? Die mit den riesigen Brüsten. Die ist strunzdumm. Ich finde beide... ja, Brie hat auch so eine Blödheit irgendwie. So eine Naturblödheit. Und ich fand auch den Bruder auch seltenst blöd. War das der leibliche Bruder? Wirklich jetzt? Also, really? Seriously? Das weiß ich natürlich nicht, aber er sieht natürlich, das muss man schon sagen, geil aus. Also, das, da kommt man nicht umher. Deswegen könnte es schon sein. Man fragt sich sowieso bei diesen Bella Twins, nee, eher bei Eva Marie, wie die da eigentlich dabei rauskommen konnte bei diesem Paar. Also der Vater ist bei den Eltern, ja. Aber man muss wirklich sagen, Eva Marie ist grundsätzlich eine unfassbar attraktive Frau. Ja, das stimmt schon. Die sieht schon ziemlich geil aus. Unglaublich hübsches Gesicht. Ich mag auch ihren Typen, diesen Jonathan. Ne? Sympathisch. Auch attraktiv. Ja, attraktiv. Wie fandest du denn die Idee? Erzähl doch mal, wie fandest du denn diese kontroverse Idee mit den Bildern? Naja. Also wir müssen ja vielleicht erstmal ganz vorne beginnen. Ja. Da fand ich es schon schön. Let's wrap up Total Divas, dass ich das nochmal mache mit meinen 28 Jahren. Wie Brie Bella am Anfang sich gefreut hat, dass ihr Mann endlich World Heavyweight Champion geworden ist. Oder wie der Titel jetzt heißt. Also so ging es ja los. Und mit so einem kleinen Rückblick auf die zweite Staffel, wenn ich das richtig verstanden habe, mit der Hochzeit und so weiter und so fort. Und das erste richtig große Highlight war für mich dann eigentlich schon Rosa Mendes. Da brauchen wir uns jetzt, glaube ich, nicht lange darüber zu unterhalten, wie intelligent diese Frau ist. Vor allem ist sie, glaube ich, mit diesem Satz gestartet, ich bin Rosa Mendes, bin 34, sehe aber aus wie 24. Dann habe ich mir gedacht, ey, Alter, du siehst aus wie 45. Ja, auf jeden Fall. Die sieht so verbraucht aus, das ist wirklich... Absolut. Also, und dann fiel mir sofort Michael P.S. Hayes ein. Und dann habe ich erstmal einen Würgereiz bekommen. Ja, P.S. Hayes hat sich ja von ihr mal einen flöten lassen, ne? Richtig. Definitiv, ja. Und da, als ich mir dachte, ja, ich kam ja aus dem Rehab wieder zurück und eigentlich seid ihr alle schuld, dass ihr jetzt über mich lacht, weil ich wieder da bin. Ich habe doch aber die ganze Nacht vorher nicht geschlafen, deswegen bin ich doch heute so ein bisschen mad, deswegen sehe ich doch heute so ein bisschen scheiß aus. Ja, da muss man ganz ehrlich sagen, Rosa Mendes, da bist du anscheinend fürs Business nicht gemacht. Wenn du einen Abend vor Raw nicht pennen kannst vor Lampenfieder, dann bist du halt nicht dafür gemacht und die Performance im Ring werden immer schlechter, von Woche zu Woche, habe ich das Gefühl. Man muss dazu sagen, dass Rosa Mendes aber auch noch nicht gut im Ring sein kann. Sie ist erst 8 Jahre dabei. Ja, stimmt. Also da kann man, auch jetzt wieder bei Raw, kann man nun echt nicht erwarten, dass sie irgendwas einigermaßen sellen kann oder so. Nein. Selbst AJ Lee hat, glaube ich, ein bisschen Angst gehabt, als sie da ihren Finisher, wie heißt der nochmal? Von AJ Lee? Ja. Ich komme nämlich gerade nicht drauf, aber ist egal, als sie den angesetzt hat zum Schluss dann, ich glaube, sie hat sich auch ein bisschen Sorgen gemacht, dass es sich jetzt irgendwie ein Bänderriss zuzieht. Ja, also ich glaube aber, dass Rosa Mendes so geistig das Highlight dieser Staffel sein wird. Ja, aber auch, wie man sich so ein Ringgear schneidern lassen kann. Die sieht doch aus wie der letzte Hampelmann. Wenn sie sich da wenigstens halb die Klöße rausgucken lassen hätte, dann würde ich sagen, okay. Wow, Titten. Aber sie sieht so unfassbar scheiße auch im Ring aus. Die sind ja auch viel zu groß. Ja, also aber läuft die da nackt im Hotel rum? Also das fand ich deswegen super, weil da musste ich lachen. Also schon klar, dass sie das wahrscheinlich privat, obwohl... Black Widow heißt der Finisher. Ja, richtig. Oder man knows best. Obwohl, wer Michael Pierce haste, der läuft vielleicht auch nackig im Hotelzimmer rum. Man kann es nicht ausschließen. Ja, also, aber beim... Ja. Nächstes Jahr bei der UFC laufen wir beide doch aber auch nackig im Hotel rum. Das stimmt natürlich, das ist richtig. Und man muss dazu aber auch sagen, also ich habe Michael P.S. Hayes noch keinen geblasen. Aber mit geöffneten Türen laufen wir nackig. Mir wurde aber gestern angeboten, dass ich Felix Rick einblasen soll. Ja, das ist natürlich für dich, weiß ich nicht. kann man sehen, was man, welche Option man wählt. Aber, also du fandest jetzt die erste Folge wirklich gut? Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Okay. Ich fand vor allen Dingen, natürlich schon in so einem Trash-Ding. Also, ja. Das muss man schon so nehmen, wie es ist. Klar. Ja. Also, besonders, geistig anreizend war das jetzt nicht. Nee, aber was ich sagen wollte, ich fand den Cliffhanger natürlich auch hervorragend, als John Cena dann mit diesen Spritzen oder mit diesen Päckchen da vor Nicole stand und sagte, was zur Hölle ist das? Und du denkst, er hätte sonst was gefunden. Man muss kurz dazu sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, will Nikki Bella Eizellen, Eierstöcke, was ist das, was man sich da einfrieren lässt? Eizellen oder ein Ei oder was? Die hatte kein Ei da drin, also nicht im Sinne eines Frühstückseis. Aber sie möchte sich halt da unten das Zeug einfrieren lassen, damit sie auch noch später Kinder kriegen kann. Denn John Cena möchte keine Kinder. Ja. Er möchte noch nicht mal heiraten, aber er würde... Mit so einer hässlichen Frau ist ja auch ekelhaft, ja. Er würde eine Ausnahme machen für Nicole, wenn sie dann zufrieden ist, aber nur dann. Das ist doch ja, der hat ja auch in Frage gestellt, ob diese Beziehung wirklich legit ist, ob die eine Zukunft hat. Er hat das ein bisschen in Frage gestellt. Kannst du bei jeder Beziehung machen, weil... Nein, ich stelle hier nichts in meiner Beziehung stelle ich nichts in Frage. Also es gibt keinen Menschen auf dieser ganzen schönen Welt, der behaupten kann, dass seine Beziehung für immer hält. Also von daher ist die Fragestellung ja schon ein bisschen doof. Nee, du bist doof. Ja, das mag auch sein, aber das hat jetzt halt nichts damit zu tun, ob die Beziehung lange hält. Obwohl, man weiß es nicht. In meinem Fall nicht. Ich kann es halt durch Flexibilität kann ich es wieder wettmachen eigentlich. Aber es ist gut. Ist gut, es funktioniert bei mir einfach. Ja. Ja, also ich werde mir definitiv alle anderen Total Divas Folgen und natürlich die neuen werde ich mir definitiv angucken, denn ich bin ein Total Divas Fan. Was ist eigentlich mit Trinity Fatu? Die kam mir ein bisschen zu kurz. Das stimmt. Die hat mir in der ersten Staffel da muss was kommen. Ja. Sehr, sehr gut gefallen. Die finde ich auch irgendwie eine süße Maus. Ich weiß auch nicht warum. Ist jetzt nicht der Inbegriff von Sexiness oder so, aber ist irgendwie eine. Ach, die mag ich irgendwie. Ja. Ja, ich mag ja auch hier. Cameron? Nee, die nicht so. Ist es jetzt Joe oder Johnny? Oder wie heißt denn der von den Usos, mit dem sie zusammen ist? Joe? So Bunny ist das. Wie heißt denn der noch? Ich kann die nicht auseinanderhalten, tut mir leid. Ja, ich weiß sagt es nicht. Ja, man sagt ja. Man sagt ja Trinity und. Naja. Ja, der Chat müsste im Grunde genommen jetzt vielleicht mal kurz. Ist auch egal. Auf jeden Fall, den mag ich eigentlich auch und deswegen, ja doch. Ja, die finde ich auch ganz geil. Die fand ich in der ersten Staffel ganz cool. Er ist ja auch irgendwie mal so latent ausgerastet. Die haben ja irgendwie in der ersten geheiratet, in der ersten Staffel. Und einer der beiden Usos, der mit Trinity zusammen ist, hat da komplett irgendwie die Bude zu Hause, das Wohnzimmer komplett eingeschlagen. Fand ich sehr schön. Muss ich wirklich sagen. Ja, gut, das gehört sich ja dann auch, wenn man das mal gehört sich auch irgendwie so. Mal so ein bisschen. Das ist ja Usos. So. Das war schön. Ja, würde ich mal vorschlagen, Chris, guck mal gleich mal ein bisschen, wie uns Raw so gefallen hat. Also von vorneweg mal. Reden wir nicht erstmal über SmackDown? Och, wolltest du darüber reden? Dann schieß mal los. Ich muss kurz mal meine Notizen lesen. Momentchen. Klasse. Clip des Defenders. Ja, das stimmt. Ja, das fand ich gut. ich fand diesen Clip ganz gut, dass zum ersten Mal so the face of the company, das Franchise, John Cena, null Chancen in einem Fight hatte. Ich fand diese Prämisse, die ist mir beim SummerSlam gar nicht so gewahr geworden. Weißt du, worauf ich hinaus will? So zum ersten Mal, der übermächtige John Cena hatte aber wirklich gar keine Chance. Und mit dieser Prämisse jetzt in Night of Champions reinzugehen, das finde ich ganz spannend und ganz interessant, wie sie da rausgehen. Da gab's einen Clip nämlich bei SmackDown, haben so ein schönes Video gezeigt. Das fand ich echt gut. Okay, da kann ich mich nämlich gar nicht mehr dran erinnern, dass es da so einen Clip gab. Aber gut, ja. Sonst noch das irgendwas bei SmackDown? Komplett neue Situation. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern. Ich dachte, ich hätte mehr Notizen gemacht. Ich merke schon. Jetzt habe ich mich selbst hängen lassen. Dummes Schwein! Ja, siehst du? Und war um Längen besser als Raw steht hier noch. Ja, als die Raw also, davor. Das ist ja nun wirklich nicht schwer gewesen. Und auch die Raw-Ausgabe jetzt vom vergangenen Montag war natürlich besser als die Raw davor. Aber es war jetzt auch nicht die geilste Raw-Ausgabe, die ich je gesehen habe. Es war eine gute Raw-Ausgabe. Mir hat gut gefallen, dass die mit dem Steel Cage-Match begonnen haben. Wo man ehrlicherweise natürlich wieder sagen muss, es war letzten Endes bis auf diesen Big Spot zum Schluss ein normales Wrestling-Match inside the Steel Cage. Also das haben wir ja auch im Endeffekt so schon ein bisschen vorhersehen können. Aber trotzdem ein gutes Match. Also das möchte ich jetzt überhaupt nicht in Abrede stellen. Das war ein sehr, sehr, sehr gutes Match. Ein bisschen hat mich geärgert, dass es zum Ende von Raw dann nochmal diesen Big Spot gab von Seth Rollins. Im Gegenteil, das fand ich super. Ich fand das wirklich gut, dass sie den Käfig nochmal mit eingebaut haben. Und ich habe wirklich den Atem angehalten, als Seth Rollins den Stuhl unten durchschieben wollte und dieser Nagel von dem fucking Käfig runterkam. Ich dachte mir nur, what? Was, hast du die Käfig Szene gesehen? Auch, ja, aber die haben den Käfig ja auch angehalten. Haben ihn angehalten, richtig. Es hätte ja eigentlich nichts passieren können dann. Naja, gut. Es sah natürlich schon übel aus, das stimmt natürlich. Also ich habe auch kurz, dann... Ich glaube, Seth Rollins ist, glaube ich, zuerst dann wieder zurück und dann stand auch der Käfig schon in der Luft. Nee, aber zu diesen Big Spot-Geschichten, ich fand das am Ende auch gut, aber ich hätte dann den ersten mit Chris Jericho, das hätte ich dann gelassen. Ich hätte es halt nur einmal gebracht am Abend, weil für mich hat das dann so ein bisschen an Impact verloren beim zweiten Mal, weil ich habe diesen Spot, den man selten sieht, gerade in der WWE, habe ich schon gesehen. Und das hat so ein bisschen, hat mir so ein bisschen, dann nicht so gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand's im Steel Cage Match zwischen Jericho und Wyatt geiler, als ich das gesehen habe. Und ja, die Geste war ja auch ganz cool von Jericho, ne, mit den Händen so, ja, was soll's, spring ich halt. Ja, genau. Also alles, wie es so rübergebracht wurde, fand ich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, auch das Finish, dass Bray Wyatt sich dann so über Chris Jericho gerollt hat, ist mal ein bisschen was anderes. Und dann, weißt du, weil ich habe in dem Moment halt nicht damit gerechnet, dass es jetzt hier irgendwie schon eine Entscheidung gibt. Und deswegen fand ich es dann wieder gut, weil da konnte die WWE mich mal überraschen. So, wobei ich natürlich gehofft habe, dass Bray Wyatt dieses Match gewinnt und er hat es natürlich dann auch gewonnen. Aber insgesamt ging diese Raw-Ausgabe eigentlich schon viel besser los als das, was wir so letzte Woche gesehen haben. Man hat ganz klar gesehen, dass sie sich was vorgenommen haben für diesen Abend. Ja, sie konnten es dann natürlich nicht ganz halten. Für mich war es eine durchschnittliche Raw-Ausgabe. Also eine gute, aber halt eben jetzt nicht, die sticht jetzt auch nicht heraus. Ja, das ist, war mir zu wenig. Und ich habe dieses Season-Premiere-Ding noch nicht ganz verstanden. Ja, das ist ja Bullshit. Das haben sie halt gemacht wegen NFL. Weil da die Saison losging dieses Wochenende. Aha. Das ist ja eigentlich Bullshit. Also, das haben sie ja noch nie gemacht. Das wäre ja sonst jetzt die 21. Staffel sozusagen Raw. Weil 21 Jahre, oder wie soll ich das jetzt verstehen? Also, das macht ja keinen Sinn. Und vor allen Dingen, das Season Final letzte Woche ging dann aber tierisch in die Hose. Also, das war eines der schlechtesten Finals dann wahrscheinlich, oder? Ja. Der Bulli schreibt gerade im Chat einen Link über Sean O'Hare, dass die Bild auch über ihn berichtet. Die Bild ist sowieso sehr aufmerksam mit diesen ganzen Wrestling- und UFC-Dingern, ne? Das scheint merkwürdig. Da muss irgendein Fan in der Redaktion sitzen, der das da extra ein bisschen so unterfüttert. Ja, aber scheiß auf Sean O'Hare. Ja, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wer das ist. Ich habe den nicht richtig Sean O'Hare war schon geil in der WCW. Habe ich nicht mitbekommen. Aber ich finde das ja gut, wenn die Bilder ab und zu mal einen Bericht reinknallt, das kann uns nicht schaden als Fans, wenn noch mehr Leute WWE-Fans werden. Also wie gesagt, die Geschichte hat mir ganz gut gefallen. Also überlege ich gerade, wie es dann weiterging bei Raw, was mich dann als nächstes noch irgendwie angemacht hat. Kam dann schon die Geschichte mit Miz und... Nee, was wolltest du denn sagen? Ich wollte noch sagen, wie sie ziehen es ein bisschen durch mit Seth Rollins, oder? Gegen Sheamus, dass er ihn pinnen durfte. Sheamus ja jetzt so ein bisschen im Aufbau wieder ein bisschen aus der Versenkung zu holen gegen Cesaro jetzt bei Night of Champions, aber dennoch durfte Seth Rollins ihn fair and square pinnen. Ja, bei Seth Rollins, ich war auch abgelenkt, nicht so richtig. Ja, klar. Ich habe nicht das Gefühl, dass Seth Rollins irgendwie so richtig eine Riesennummer ist. Ich weiß auch nicht warum. Also auch nicht wird so gefühlt ist eher so, weißt du, auch dass sie mit Kane ihn da zusammenstecken so, mehr oder weniger als Tag Team. Also ist natürlich kein richtiges Tag Team, aber es ist immer er und Kane und so, ich weiß, glaube ich irgendwie gefällt mir das nicht. Kann dir das nicht so richtig sagen. Nee, so richtig, also ich mag Seth Rollins als Worker und so, ich mag seine Matches, alles okay, aber das klickt nicht so richtig. Es fühlt sich nicht an, als wäre das ein großer Star. Oder würde das ein großer Star werden können? Und das hat auch bei Roman Reigns in den letzten Tagen, muss ich dann ja eher sagen, so ein bisschen bei mir wieder nachgelassen, weil er jetzt bei Raw nicht so viel Reaktion gezogen hat. Ich bin mir nicht so sicher, ob es nicht ein Fehler ist, dass man ihn so unverwundbar darstellt jetzt. Also ja, da fehlen halt schon wieder diese Ecken und Kanten. Das stört mich so ein bisschen bei der Darstellung von Roman Reigns. Ja, und Seth Rollins, ich weiß nicht. Ich war da immer schon skeptisch. Ich kann dir nicht so richtig sagen, warum. Weil wenn ich Matches von ihm sehe, finde ich ihn immer gut. Ja, ich fand ihn als Tyler Black bei AOH, fand ich den immer super. Also, ja. Ja, also, ich tu mich noch mal, oder anders gesagt, ich gebe ihm noch so einfach so ein bisschen Zeit, bis er dann mal seinen Koffer irgendwann eincasht. Und dann muss man auch mal gucken, wie es dann so ist, weil das ist jetzt so eine schwierige Phase, habe ich das Gefühl, für Seth Rollins, weil das kennt man ja, kurz bevor die Jungs dann mal eincashen oder überhaupt, wenn sie den Koffer haben, dann werden die immer ein bisschen merkwürdig dargestellt von der WWE. Ist ja ganz oft schon so gewesen. Und dann, wenn sie dann eingecashed haben. Aber bei Edge auch so, ne? Bei Edge, Daniel Bryan, überlegt man mit seiner Losing Streak da ewig. Ich meine, das kann man natürlich jetzt nicht vergleichen mit Seth Rollins, da hat er schon einen besseren Standpunkt sich erarbeitet, so. Aber ja, ich weiß auch nicht so richtig. Das ist nicht so, wenn seine Musik ertönt, dass ich mir denke, jetzt passiert was Geiles oder so. Das sollte es ja eigentlich, oder? Ja, die Musik ist ja auch schon scheiße. Das stimmt. Ja, die Musik finde ich auch nicht so gut. Mit dieser Pause dann auch, da wo du dann immer wirklich die Grillen hörst in der Halle. Also. Vor allen Dingen, was mich immer stört, ist, wenn die Pause ist und dann bleibt ja auch der Titantron stehen, also diese Animation am Titantron, und dann beginnt die Musik, aber die Animation geht immer erst 2,5 Sekunden später los. Das stört mich tierisch. Das ist ganz oft so bei Entrance-Videos. Ja. Ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Und manchmal ist es auch so, dass du, keine Ahnung, zum Beispiel schon den Schriftzug Big Show siehst. Ja. Und dann kommt erst die Musik. Das geht natürlich nicht, wa? Nee, es geht also nicht. Also da schreibe ich auch mal einen Brief. Ja, aber dann kam tatsächlich das Segment The Miz gegen, oder The Miz und Damian Sandow und Dolph Ziggler. Und ich fand Dolph Ziggler ganz schlecht. Promotechnisch, wie er das Ganze delivered hat, fand ich fürchterlich. Ich fand diesen ganzen Quatsch mit den Fotos schon total bescheuert, aber ich fand Dolph Ziggler so scheiße. Also, wir müssen mal davon nochmal sprechen, dass wir letzte Woche beide sehr, sehr angetan waren von The Miz. Ja. Also, hier hat er ganz stark wieder verloren bei mir. Nö, wegen den Bildern oder was? Nein, er kann ja nichts dafür, aber der Angle und alles war eine Katastrophe. Also, das fand ich so scheiße, das Segment. Das ging mir tierisch auf die Nüsse. Also ich denke mal, alle werden es gesehen haben, deswegen brauchen wir es jetzt hier noch nicht mal Definitiv. Ja. Ich fand das mit den Bildern natürlich, ja. Ne? Vor allen Dingen zeigt Dolph Ziggler, wie sich ein Wrestler die Brust rasiert. Ja, das ist natürlich kompletter Bullshit, ja. Und mit dem Spray-Tan. Ja, so. Dolph Ziggler. Ja, der läuft rum wie so ein... Der ist manchmal orange gewesen bei manchen Auftritten, weil er so vollgesprüht war. Also das ist halt so... Das ist so flach einfach. Das gefällt mir nicht. Ich fand Damian Sandow irgendwie wieder cool, wie er da immer als Stunt-Double genau das Gleiche machen wollte, wie The Miz oder auch gemacht hat. Ist dir das aufgefallen? Wenn The Miz seine Brille... Ja, als Apron standen ja, und so. Ja, ne? Das fand ich cool. Das war echt gut gemacht. Aber ja, das reicht natürlich nicht, dass ich jetzt hier bei dem Segment von einem guten Segment sprechen kann. Also das war... Ja, ich fand aber wieder, dass Dolph Ziggler, auch wenn das Segment als solches nicht wirklich berauschend war, immer noch ein so sehr, sehr solides Micwork hat, wie ich finde. Das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Und mit den Bildern, ja, da haben sie sich halt gedacht, ja, dieser iCloud-Leak-Scheiß, den nehmen wir jetzt nochmal mit auf die Schippe und so. Ja, ja, aber was genau soll denn jetzt der Skandal gewesen sein, bitteschön? Wo war jetzt der Skandal? Skandal? So einfach lustige Unterhaltung für Kinder. Ja. Das sprayt Damian Sandow The Miz ein. Ja, lustig. Bei Kindern klickt es. Ja, am Arsch. Er sprüht in den Arsch ein. Also das fand ich schlimm. Also da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Und ja, Rosa und Natalia gegen AJ und Paige. Diese AJ und Paige-Geschichte klickt bei mir auch nicht so richtig. Weiß auch nicht. Also ich finde die beide eigentlich, was das Wrestling angeht, sehr gut. Interessanterweise, diejenige, die am wenigsten wrestlen kann, hat die meiste Zeit im Ring verbracht. Rosa Mendes. Ja. Aber gut, ich habe früher mal gesagt, bei einer alten, ganz alten Non-PG-Sendung, eigentlich musst du diese Pfeifen, in dem Fall kann man Rosa Mendes dazu zählen, genau mit guten Workern zusammenstecken. Weil nur dann können sie besser werden. Also es bringt dir halt nichts, wenn du Rosa Mendes gegen Eva Marie Fox antreten lässt. Alicia Fox ist mit Sicherheit auch noch... deutlich besser als Eva Marie. Ja, und als Rosa Mendes. Aber es ist ja ganz oft so, dass sie dann irgendwelche Vollidioten gegeneinander wirken lassen und ja, da passiert halt nichts. Andererseits muss man natürlich sagen, bei Rosa Mendes, wenn es bis jetzt nicht geklappt hat, also ich weiß nicht, 8 Jahre macht sie ja, das jetzt. Es wirkt so ein bisschen jetzt nach ihrer Rehab-Geschichte, dass sie wieder anscheinend mentally so ein bisschen auf dem Damm ist, dass man so kulanzmäßig sie nochmal in die Shows schreibt, so. Ja, 8 Jahre. Ja, gut, sie hat natürlich ein Stein im Brett bei Michael, wa? Das ja, darf man natürlich ja, nicht vergessen. Ja. Also der wird sich da immer wieder dran erinnern. Das ist unfassbar eigentlich, oder? Dass Rosa Mendes, ich stehe nicht auf die Alte, aber wie muss man drauf sein, um so einen Freak einzublasen? Keine Ahnung. Dieser Typ ist da so abartig mit seiner Scheißfresse und dieser verfickten Frisur und dann diese Kasper-Kostüme. Ich würde mich totlachen, wenn so einer vor mir steht und die Hose runterlässt. Der hat da 100% so eine Elefantenunterhose an oder sowas, mit so einem Rüssel da vorne. Meinst du, der hat so einen Rüssel unten runter gehabt? Oder ein Papagei mit Flügel drauf oder was? Das geht nicht in meinen Kopf, wirklich nicht. Also da lasse ich auch nicht gelten. Ja, aber da soll ja nicht nur Rosa Mendes dran gewesen sein, ne? Ja, die Frage ist natürlich immer, wer diese Gerüchte in die Welt setzt. Wenn er selber die immer streut, dann muss man es vielleicht hinterfragen. Aber egal, welche Frau da jemals an diesem Hahn war. Also, da ist ja, ich muss glaub kurz brechen. Ja, ja, aber zurück nochmal zu dieser Paige AJ und Nikki Bella Geschichte, die wir dann bei Night of Champions zu Gesicht bekommen. Bist du da irgendwie geil auf dieses Match, weil AJ und Paige dabei sind? Achte auf das Match, meinetwegen gerne, das gucke ich mir gerne an, aber zum SummerSlam fand ich diese McMahon Bella-Geschichte fand ich wirklich sehr unterhaltsam, aber jetzt ist es die größte Scheiße, die ich jemals erlebt habe. Es ist das Ding ist durch. Joke ist erzählt. Es ist so langweilig und ich fand es wirklich unterhaltsam zum SummerSlam. Auch der Boiling Point dann mit dem Match fand ich wirklich gut. Aber das geht gar nicht mehr. Das geht einfach gar nicht mehr. Es ist eine absolute Katastrophe. Nee, komme ich auch nicht drauf klar. Aber AJ und Paige, ich hoffe, dass die dafür sorgen, dass das Match einigermaßen gut wird. Ist natürlich auch wieder eine Zeitfrage, wie viel Zeit die denn bekommen. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht irgendwie, weil von AJ und Paige hätte ich mir so als Programm irgendwie mehr erwartet. Aber es wird den beiden ja auch wenig Zeit eingeräumt, um überhaupt irgendwas zu machen. Also vielleicht kommt das ja noch. Müssen wir mal gucken. Dann gab es das Backstage-Segment mit Jericho und Orton. War das so? Die Geschichte als Jericho Orton auf der Pritsche, weil er da ja diesen Big Spot gemacht hat sein Knie sich getweakt und so. Und dann mit Orton, ich fand sowieso Orton extremst gut in dieser Ausgabe, in dieser Raw-Ausgabe. Er hatte halt ein paar echt scheiß Lines. Also was meinst du? Ja, guck mal, als er da reingeht und Chris Jericho zusammenschlägt und sagt, ja Mensch, es ist halt Seasons Premiere. Da hab ich mir gedacht, naja, das ist ja darauf angelegt, dass er der Apex Predator ist. Open Season, so, weißt du? Jagd ist veröffnet. Nee, es ging darum, er ging ja zuerst zu Triple H und hat sich die Erlaubnis geholt, dass er was machen darf, dass noch diese Aktion von Seth Rollins gegen Dean Ambrose überschattet. Mhm. So, und das war ja dann wohl diese Aktion. War ja sonst nichts mehr, so. War ja sonst keine andere Aktion. Und er hat das dann... Er hat ja dann das ganze Ding, warum er das gemacht hat, mehr oder weniger so begründet, dass jetzt hier die Seasons Premiere war. Und zwar von also das, was ihr auch. Ja, genau. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch scheiße, so eine Line. Wie kannst du nicht so eine Line da nach so einer Aktion bringen? Das ist der Aufbau zu dem Match zwischen Jericho und Orton bei Night of Champions. Ich hab's so verstanden. Natürlich, Season Premiere von Raw, / er ist halt der Jäger, weißt du? Der Nummer 1 Jäger in der Company. Und ja. Heißt ja immer so Open Season, ne, dass jetzt die Jagd losgeht. Und das fand ich eigentlich, ich fand's ganz geil, muss ich sagen. Also das habe ich so überhaupt nicht verknüpfen können. Also, ja, und ich fand dann auch zum Schluss bei diesem Segment, hatte dann auch nochmal so einen komischen Spruch gekriegt, den fand ich dann auch nicht so gut. Also bei dem Segment mit Roman Reigns. Also ich fand Randy Orton immer noch sehr gut. Möchte ich überhaupt nicht jetzt irgendwie so. Es hört sich jetzt vielleicht so an, als ob ich den wahnsinnig scheiße fand. Das nicht, aber ich. Das waren so ein paar Sachen, die haben mir nicht so gut gefallen. Aber wenn er dann so abgeht, das gefällt mir natürlich auch bei Randy Orton. Ja. Ich finde es nur ein bisschen schwach, dass sie daraus jetzt ein Match machen. Jericho gegen Orton bei Night of Champions. Ich weiß nicht. Also. Die ist das zu wenig, der Aufhänger. Es ist ja kein Aufhänger da. Eigentlich fühlt sich das so an, als ob Orton noch voll in der Fehde mit Roman Reigns steckt, eigentlich. Genauso wie bei Jericho mit Bray Wyatt. Eigentlich sind die auch noch in der Fehde und so, ne? Na, da finde ich schon, dass dieses Cage-Match die Fehde beendet hat. Na gut. Also dann auch noch mit der Sister Abigail oder wie das Ding heißt da zum Schluss und so. Das, für mich, diese Fehde war für mich dann eigentlich durch, weil er hat zweimal verloren jetzt hintereinander. Und das Ding war für mich jetzt dann eigentlich durch. Hat auch nie so richtig geklickt, interessanterweise. Nee, die Fehde merkwürdigerweise, ne? Ja. So ein Smart Mark Darling und dann Jericho, der eigentlich immer geht und es hat nicht geklickt, merkwürdig. Ja, finde ich auch. Also mal gucken, was jetzt mit Wyatt passiert. Also die Geschichte, die gerade durchs Internet geht, dass die WWE plant, ihn in ein Intercontinental Championship Match Programm zu stellen mit Dolph Ziggler. Das war eine Idee von Dave Meltzer. Das alte Thema wieder. Dave Meltzer hat in seinem Podcast gesagt, das wurde mal diskutiert und die Idee würde er nicht also abtun, sondern kann sich das gut vorstellen, dass man das macht. Aber er würde es nicht so gut finden, weil halt eigentlich Bray Wyatt schon deutlich über diesem Intercontinental-Titel steht. Ja. Und man ihn damit so ein bisschen degradieren würde. Weil jetzt momentan im Internet das so ein bisschen da ausgelegt wird, dass Dave Meltzer behauptet hat, die WWE plant eine Fehde mit Dolph Ziggler und Bray Wyatt. Und so hat er es nicht gesagt. Aber dabei hat er das gesagt, er könnte sich das gut vorstellen. Es gab wohl die Diskussion mal, irgendwie, so hat er es da rübergebracht. Mhm. Und er kann sich das gut vorstellen, dass man das dann macht, weil die Frage musst du dir natürlich schon stellen, was passiert jetzt mit Bray Wyatt? Der hat dann nicht mal ein Match bei Night of Champions. Bekommt nicht mal mehr den vollen Entrance, wenn dir das mal aufgefallen ist. Er bekommt ja nur noch dieses Licht aus, Licht an, bumm. Ja, jetzt am Montag, Gott sei Dank, mal wieder hat den ganzen. Wieder, ja, das finde ich nämlich auch immer geil eigentlich. Mhm. Und ist so ein bisschen Highlight ja auch bei jeder Ausgabe. Deswegen kann ich es nicht ganz nachvollziehen, warum man den dann immer wieder cuttet. Aber man muss sich schon überlegen, gegen wen tritt Bray Wyatt jetzt in Zukunft an? Wer ist da? Ich meine, du kannst eigentlich den nicht gegen so Typen wie Dolph Ziggler jetzt stellen oder Sheamus oder so. Das ist für mich zu wenig. Ist zu wenig. Ja, mit diesem Hampelmann-Titel da, das geht nicht. Das ist. Ja. Nee, das geht nicht. Also da lasse ich auch überhaupt, das verbiete ich. Ich kann mir gut vorstellen, dass Bray Wyatt jetzt sich den Titel von Sheamus oder von Dolph Ziggler holt. Demnächst irgendwann mal Ende des Jahres. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Was bedeutet das? Für ihn bedeutet das mit Sicherheit einen Rückschritt im Tableau. Aber die WWE ist auch, denke ich mal, daran interessiert, ihre Shows irgendwie latent interessant darzustellen. Und Dolph Ziggler gegen Bray Wyatt habe ich tierisch Bock drauf. Richtig Bock drauf. Ob es um den IC-Titel geht, ist mir eigentlich scheißegal. Das ist für mich das größte Problem. Dass der da mit drin hängt, der Titel. Ja, weil der ist ja irgendwie so. Also, du möchtest ja eigentlich kein Midcard-Champion sein. Das ist ja wirklich eine Qual, was du dann über dich erleiden, was dann über dich an Scheiße ausgeschüttet wird. So muss man es eigentlich sagen. Mhm. Also, ich hoffe, dass es dazu nicht kommt. Also, das, von mir aus können die was mit Sheamus machen und auch mit Dolph Ziggler, aber dann ohne Titel und eher in die Richtung. Aber, ja. Ja, sehe ich genauso. Ja. Ist natürlich ein Rückschritt, aber wenn er dann den Titel gewinnt, den Titel ist. Ich finde das auch, glaube ich, ein bisschen merkwürdig, wenn ich den mit diesem Intercontinental-Titel sehe. Ab Fans ist es auch komisch, wenn er mit einem Heavyweight-Titel rumläuft. Ja, glaube ich auch. Hä? Es passt irgendwie nicht so richtig zu diesem Gimmick, dass er mit so einem Titel da rumrennt. Ja. Irgendwann wird er sich schon einen Titel holen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie der mit diesem Intercontinental-Titel da. Nee, das passt mir nicht so ganz. Er ist dann der typische Typ, der das Ding dann über die Schulter trägt, ne? Ja, das stimmt. Also wenn er sich das Ding auch noch umwickelt, dann. Ja, macht so eine Verlängerung ran, dann würde es gehen. dann kam mein Highlight, nämlich John Cena und Paul Heyman. Fand ich großartig. Ein bisschen fragwürdig natürlich, dass John Cena da seine Make-A-Wish-Geschichte als Promo benutzt. Also es wird uns ja immer so ein bisschen klar gemacht, hey Leute, hier geht's uns wirklich um das, um den guten Zweck und wir machen das, weil wir helfen wollen und pipapo. Und jetzt benutzen sie das in der Promo. Mhm. Ja, hat ein bisschen Ackschmeckle, sage ich jetzt mal. Hat er Schmeckle. Aber John Cena, großartige Promo. Und Paul Heyman natürlich auch. Also das war für mich das geilste Segment des Abends, definitiv. Das war das definitiv geilste Segment des Abends. Und dass Paul Heyman versucht hat, diesmal mal wieder bei einem Gegner in den Kopf reinzugehen so und dass er auch noch John Cena war und man sich dachte, ah, okay, wird da jetzt was draus fruchten? Wird Cena sich irgendwie wirklich irgendwie ein bisschen aggressiver dann jetzt darstellen oder so? Das fand ich echt ganz gut. Die Geschichte, dass er dann da mit dem Publikum interagiert hat, das fand ich super gut. Paul Heyman hat das beste Mic-Work in der ganzen Company von allen. Also, was mich ein bisschen gewundert hat, war, dass das nicht so richtig ankam, wenn Paul Heyman versucht hat, das Publikum zu animieren, Cena Sucks zu rufen. Mhm. Also, das wirkte die ganze Zeit so, als ob die Let's Go Cena-Leute gar nicht so richtig Gas geben und die paar Leute, die jetzt diese Cena Sucks da durchpressen wollten, wirklich alles gegeben haben. Also, wirkte so, als ob... Ja, das Pegel, also wir kennen ja andere Zeiten, wo John Cena es deutlich schwerer hatte, Pops zu ziehen. Ja. Das scheint wirklich wieder in die andere Richtung auszuschlagen. Also ja, vielleicht auch, weil die Cena-Gegner irgendwie auch müde sind oder so. Ja, ich meine, du kannst natürlich auch schlecht buhen, wenn da einer so Geschichten erzählt, finde ich. Also das ist natürlich auch immer schwierig, weißt du, wenn da einer sich hinstellt und sagt, hey, da ist ein Kriegsveteran und gerade bei den Amis und so, weißt du, die weißt ja, wie die drauf sind. Ja. Ist natürlich dann auch nochmal so ein Punkt, das machen sie dann immer ganz clever. Und ja, aber ich hätte mir da so ein bisschen mehr einen Zwiespalt auch bei den Zuschauern erhofft. Das hätte ich gut gefunden, wenn die... Ja, sowieso, die Crowd war nicht ganz so geil. Sie haben natürlich dann einmal This is Awesome gechantet bei dem Spot von Jericho und am Ende von dem Spot von Seth Rollins nochmal This is Awesome und sowas. Das fand ich ganz geil. Ich fand schon, dass die Crowd ganz gut dabei war. Also ja, aber nur, weil ich fand bei diesen beiden Segmenten. Ja, es wirkte halt so, dass bei diesem Cena Heyman-Segment, dass die Crowd sich da irgendwie so... Also, sie wussten, glaube ich, was Heyman von denen jetzt will. Aber so richtig sind sie darauf nicht eingegangen. Also so wirkt, weißt du, so Ja. Sind halt ja. einfach darauf nicht so richtig eingegangen. Aber die Promo war halt so großartig. Also, ja, war großartig. Ja. Auch von Cena, muss man wirklich sagen, die war wirklich gut. Ja, gibt's überhaupt nichts. Mit dem Eat Sleep, Beat John Cena und so, das fand ich ganz cool. Ja, und ich habe auch tierisch Bock auf dieses Match, auf dieses Cena gegen Brock Lesnar Match. Ich habe nur die Befürchtung, dass das Match nicht ganz so gut wird. Ich habe erstens mal die Befürchtung, dass es kein richtiges Ende geben wird. Mhm. Das würde ich ein bisschen kacke finden. Und zweitens mal, man will ja eigentlich sehen, wie Brock Lesnar Leute vernichtet. Und ich hoffe, dass es so wird. Weil ich habe keinen Bock, so ein Match zu sehen, wo sich beide auf Augenhöhe begegnen. Ich gehe mal davon aus, dass es dann so ein Ding wird wie bei Extreme Rules, oder? Dass es schon so ein Slugfest wird. Ich glaube schon, dass sie ihn da mithalten wird. Die können ihn nicht zweimal squashen, das geht nicht. Bei Extreme Rules, damit konnte ich auch ganz gut leben. Da hat er ja mehr oder weniger durch ein Upset gewonnen, kannst du so sagen. Also, weißt du, also es war halt, er hat halt nie eine Chance gehabt und dann auf einmal, das war ja nur ein paar Moves, bis er dann diesen AA, glaube ich, auf die Ringtreppe gezeigt hat. Ja. Und dann war es ja eigentlich durch. Also das waren ja wirklich, das war nur eine ganz kleine Offensive. Dann gab's ja noch den Kettenschlag da ins Gesicht, ne? Stimmt, da war auch noch irgendwas, ja, richtig, irgendwie sowas. Ja, aber ich bin gespannt, aber ich freue mich dennoch auf das Match. Ich hoffe, dass es mir dann auch Spaß macht, aber... Ja, ich freue mich auch auf das Match. Ich bin sehr interessant, wie es am Ende bei rumgeht. Möglicherweise oder höchstwahrscheinlich werde ich enttäuscht sein, wie es dann am Ende ausgeht, aber ich freue mich wirklich sehr darauf und bin gespannt, wie die WWE dann den Ausgang findet, weil überraschen, das können sie ja im Prinzip, auch wenn sie es nicht mehr oft machen. So. Ich freue mich sehr drauf. Ja, ist da habe ich neulich was Gutes gelesen zum Thema Überraschen. Ja. Und zwar ging es darum, früher war ja im Wrestling alles verhältnismäßig vorhersehbar. Also da gab es ja diese berühmten Smurfs und also das praktisch die dafür zuständigen Writer versucht haben, uns immer in der Nase rumzuführen und nachher was ganz anderes als Payoff zu liefern, als mit was wir rechnen. Das hat sich ja eigentlich so erst Mitte der 90er geschlichen, Ende der 90er so. Und eigentlich ist es totaler Bullshit, dass man das so macht. Das funktioniert vielleicht einmal oder zweimal, aber ansonsten nervt's halt. Also, weißt du, das führt halt zu nichts. So wie jetzt mit den Bella Twins. Was ja auch so ein Versuch war, die Leute zu überraschen. Und es hat halt exakt für einen SummerSlam funktioniert. Ja. Und jetzt steckt man mehr oder weniger in so einer Scheiße-Sackgasse, wo nichts mehr dabei rauskommt. Naja, aber das hat doch die Geschichte schon öfters gezeigt, ne? Mit Ryback, weißt du noch, gegen CM Punk, Hell in a Cell. Dass man sich da so eine Booking-Bredouille das ist nochmal eine andere Geschichte, ja, aber ich weiß natürlich, was du meinst, logisch, aber ich meine halt hauptsächlich so diesen Versuch, uns an der Nase herumzuführen. Das muss ja so nicht sein, man kann doch auch Sachen einfach so präsentieren, wie alle sich das vorstellen? Oder weißt du, mir fällt wirklich kein Beispiel jetzt gerade ein. Vielleicht so wie mit Daniel Bryan. In der guten alten Zeit, sage ich jetzt einfach mal so, Ende der 80er, Mitte der 90er, wäre das klar gewesen, dass Daniel Bryan den Titel gewinnt bei WrestleMania. Mhm. Weißt du, weil einfach alles darauf ausgelegt war. Aber genau. Bei der WWE konnte man sich nicht sicher sein, weil sie da immer wieder diesen Twist dann noch mit drin haben wollen am Ende. Ja. Und das war ja eher überraschend, dass er den Titel gewonnen hat. Eigentlich schon, ja. So, oder das finde ich nicht so geil. Das finde ich nicht so geil. Ich finde es dann manchmal besser, wenn man das ganz straight durchzieht. Wenn man bekommt, was man will, meinst du? Manchmal ist es auch ganz schön. Ja, es funktioniert halt seit Jahren im Filmbusiness. Ist ja jetzt nicht so, dass die Leute sagen, oh, ich gucke mir keinen Film an. Man weiß ja sowieso immer, dass das Ende, dass die beiden sich dann irgendwie einander verlieben und Kinder kriegen. Also jetzt mal ganz aufs ganz, ganz, ganz, ganz wüst runtergebrochen, sage ich jetzt mal. So, die Basics eines Films funktionieren ja auch immer wieder. Dass das Grundgerüst oder das Drumherum, das ist das Entscheidende dann ja eigentlich. Also wie sie da hinkommen, wo sie dann am Ende sind. Und weißt du, was ich meine? Ja. Bin auch schon müde, merke ich gerade. Der Weg zu diesem, meinetwegen, Happy End, so wie es dann wahrscheinlich kommen wird, ist ja das Interessanteste, ne, eigentlich. Ja, das kann man dann anders gestalten und Leute mit reinholen ins Boot oder so. Aber das Ende an und für sich, ich meine, die Titanic muss halt immer untergehen. Am Ende. Ja. Da geht kein Weg drum rum. Aber du kannst halt den Weg dahin, kannst du immer wieder anders erzählen oder aus anderer Sichtweise darstellen. Aber das Ende muss eigentlich, finde ich, man kann es ab und zu mal bringen, dass man was Überraschendes zum Schluss einer Fehde bringt oder irgendwie eines Matches oder so, aber das sollte sehr, sehr selten der Fall sein. Aber du bist ja auch nicht davon ausgegangen, dass Brock Lesnar bei Mania gegen den Taker gewinnt. Nee. Das war natürlich ein Ding, da hast du komisch geguckt erstmal. Das war natürlich ein Riesending. Das war natürlich ein Riesending und das hat auch super funktioniert, aber das sind halt Ausnahmen aus meiner Sicht. Also die meisten überraschenden Payoffs, die du so bekommst, sind dann eher so ein bisschen kacke, finde ich. Ja. Und man sitzt dann so da und denkt sich so, wie beim Rumble, ey, lass doch halt Roman Reigns das Ding gewinnen. Oder Daniel Bryan als 30 reinkommen. Ja. Die Leute wären halt abgegangen. Also insgesamt wäre es viel geiler gewesen. Stell dir mal vor, Daniel Bryan kommt als 30 rein, gewinnt den Rumble und weißt wird bei WrestleMania Champion. Weißt du noch, wer als 30 Champion reingekommen ist? Rey Mysterio. Boah, Katastrophe. Aber ich weiß, wo du herkommst. So, dir geht das ein bisschen auf den Sack oder du kannst nicht ganz verstehen, dass die Company versucht, uns an der Nase herumzuführen oder beziehungsweise zu forcieren, uns was anderes zu bieten als das, was wir erwarten. Ja, und das hat angefangen mit, wie ist der Vogel hier nochmal? Russo mit Vornamen? Vince Russo, genau. Mit dem hat das angefangen. Der kam auf die Idee, die Leute immer wieder zu verarschen. Und das hat sich dann irgendwie durchgesetzt, weil es natürlich ab und zu funktioniert. Ja, und es ist ja auch völlig okay, dass sie es machen, aber wenn man dann wirklich dann so ein Ding, wie du gerade sagtest, beim Royal Rumble macht, dass da wirklich dreckige Scheiße am Ende hinten rauskommt, dass Batista gewinnt und Rey Mysterio als 30. Was du ja vorher sogar angeteased hast, ne? Weißt du noch, als es diese kleinen Vignettes gab? Den Rumble nicht gesehen, 2014. Da gab es auf jeden Fall vor dem Rumble-Match gab es kleine Vignettes von Leuten, die nicht so im Spotlight standen. Unter anderem auch Rey Mysterio. Mhm. Der hat halt gesagt, ja, hier, ne, kann ich nochmal groß im Rampenlicht stehen. Ich habe ja das längste Rumble-Match aller Zeiten hinter mir, also ich kann das, bla bla bla. So, und dann guckst du natürlich, bist du bei 27, 28 und dann denkst du, wer war denn nochmal alles in der Vignette? Kommt jetzt noch ein geiler Schocker oder so, ne? 29 und du denkst dir, what? Rey Mysterio war doch in der Vignette und dann kommt echt Rey Mysterio als 30. und du denkst dir, nein. Ja, und das ist halt kompletter Bullshit so. Ja, sowas ist scheiße. Und ich glaube, da fährst du besser, wenn du dann halt den Leuten das gibst, was sie wollen. Weil die werden halt ausgeflippt. Ja, so. Absolut. Und sie haben ja dann auch Daniel Bryan gechantet, als Rey Mysterio kam. Ja. Hat doch früher auch funktioniert. Also früher wäre zu diesem Zeitpunkt dann Hulk Hogan gekommen. Ja. In den 90ern oder in den 80ern. Und es hat doch super funktioniert. Also wie gesagt, alles natürlich. Das muss ausgewogen sein insgesamt. Aber ich wurde gefühlt häufiger enttäuscht mit irgendwelchen super Ideen der WWE. Mhm. Deswegen könnte man ja auch mal wieder diesen eindeutigen und geradlinigen Weg gehen. Ja, Sheamus gegen Seth Rollins, ja, habe ich jetzt nicht viel dazu zu sagen. Ich weiß nicht, ob du da noch was zu sagen hast. Nee, überhaupt nicht. Ich finde es nur interessant, dass Rollins wirklich niemals fair gepinnt wird. Niemals. Muss man darauf achten. Er wird niemals gepinnt. Er wird immer nur unfair irgendwie aufgehalten oder irgendwie disqualifiziert oder sonst irgendwas, aber er wird nie gepinnt. Das finde ich sehr interessant. Und das nächste Match, das finde ich viel, viel interessanter. Oder war da dieses Jerry Springer-Ding noch dazwischen? Nee, aber es war noch dieses Segment mit Lana und mit der russischen Nationalhymne. Ja, war halt ich nicht ganz verstanden. Ja, es war auch so, Hauptsache er wurde mal in den Shows gezeigt. So, mhm. Ja, aber das Ding danach natürlich, dieses NXT Tag Team Match, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Adrian Neville, Sami Zayn. Featured Fight. Oder so, gegen Tyson Kidd und Tyler Breeze. Was ich erstmal ein bisschen... Ich verstehe natürlich, warum sie es gemacht haben, aber warum hat man da das ganze Interieur, sage ich jetzt mal, geändert und auf NXT? Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Hättest doch Raw lassen können. Ich mein, ja, absolut. Das habe ich auch nicht verstanden, so dass man, warum sie da wirklich das ganze Set dann in NXT-Design gemacht haben, habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber ich fand das Match wirklich gut. Mir kam ein bisschen, Sami Zayn kam mir ein bisschen zu ja. unspektakulär weg. Der hätte mehr bringen können. Das hat mich sogar richtig angekotzt, aber was dann Pack abgeliefert hat, der ist ja so sick, der Typ. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich habe NXT gesehen und da gab's ja vor den, alle vier Fatal Four Way Competitors hatten ja so kleine Interviews. Ne? Das erste hat Tyson Kidd gemacht. Katastrophe. Der Typ ist eine Katastrophe am Mikrofon, aber der mitbeste Worker, den ich so in den letzten 10 Jahren oder so gesehen habe, das ist phänomenal, was der Typ abliefert. Und dann habe ich auch eine Vignette gesehen von Adrian Neville. Der hat auch irgendwie das Micwork nicht so richtig mit den Löffeln gefressen. Also das ist auch wirklich extremst dürftig, was der da so abliefert. Aber wenn er dann im Ring steht, das ist unglaublich, was der da abgeliefert hat. Also ich möchte ihn bei Raw sehen und ich möchte, dass der da auch nicht irgendwie kastriert wird oder so. Ich möchte sowas bei Raw sehen, bei SmackDown sehen, sonst irgendwo. Und ich habe mir schon gedacht, warum nicht endlich mal wieder einen Cruiserweight-Titel reinführen? Das Geile bei Adrian Neville ist halt, wenn er dann bei Raw mal antritt, so wie jetzt, da wirken die Moves für mich noch einen Tick geiler als ja, in dieser richtig. Kleinen NXT-Arena. Richtig. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir nicht wussten, was da auf uns zukommt, als Adrian Neville eingetaggt wurde. Interessant fand ich vielmehr das Publikum. Ich habe die ganze Zeit das Publikum beobachtet, weil das Match war wirklich gut, aber ich sag mal so, derjenige, der regelmäßig NXT sieht, hat jetzt hier auch nichts Neues zu sehen bekommen. Nein, das nicht. Sie haben ja auch am Anfang die Ole Ole Chants angestimmt und so. Wurden natürlich dann schnell verstummt, weil El Generico, Sami Zayn, relativ wenig zeigen durfte. Was ich interessant fand, war halt auch, dass die Kommentatoren Adrian Neville so in den Fokus gestellt haben. Also das hat man schon gemerkt, dass man Adrian Neville sehr stark darstellen möchte. Das finde ich aber auch okay. Ja. Und ich glaube schon, dass sowas gar nicht so doof ist, was sie da jetzt gemacht haben mit NXT. Also ich habe ja früher auch immer wieder gesagt, zum Beispiel als dann zu diesem Zeitpunkt NXT Champions bei Raw oder so debütiert sind. Ich glaube, Big E Langston war ja so der Fall, dass der NXT Champion war und dann auf einmal an der Seite von Dolph Ziggler bei Raw erschien. Warum nicht diese Titel damit in die Shows bringen und ein bisschen Aufmerksamkeit da erzeugen? Ich meine, die Jungs haben's ja drauf. Die haben natürlich überall noch vielleicht Möglichkeiten, sich zu verbessern. Der eine beim Micwork, der andere hat halt nicht so ganz. Ja gut, bei den vier ist es schwer zu sagen, dass die leichte Letdowns im Ring haben. Die sind alle vier phänomenal. Auch Tyler Breeze, muss man sagen. Ja, der Tyler Breeze ist auch super. Weißt du, wo der ausgebildet wurde? Nee. Von wem? Von Lance Storm. Ja, warum nicht? Merkt man auch so ein bisschen. Lance Storm ist auch eine Maschine gewesen. Das erste Takeover hast du nicht gesehen, ne? Nee, aber ich habe davon gehört. Und ich habe das gesehen. Das war ja meiner Non-Wrestling-Zeit und ich habe im Internet gelesen oder auf Twitter haben alle diesen Event abgefeiert und habe ich mir dann angeguckt. Und das Main-Event war Tyler Breeze, ich glaube gegen Pac. Ich glaube schon, auf jeden Fall weiß ich nur, das Match war so unfassbar phänomenal. Das war der absolute Wahnsinn. Was du jetzt da gesehen hast von Tyler Breeze, das ist noch nicht alles. Das Gimmick finde ich eine Katastrophe, ich mag es überhaupt nicht. Aber der Typ ist unfassbar im Ring. Der kann noch viel mehr als das, was du in den letzten Wochen bei NXT gesehen hast oder jetzt bei Raw. Also der ist wirklich super gut, der Typ. Ja, ich habe den nach WrestleMania ein paar Mal gesehen, als ich das Network abonniert hatte. Ja. Und da fand ich ihn auch im Ring geiler dargestellt als jetzt, muss ich dazu sagen. Also aber noch ganz kurz was anderes, weil du vorhin gesagt hast, bei der letzten NXT-Ausgabe haben alle diese Segmente gehabt. Was ich viel geiler fand, war, dass alle vier ein Match bekommen haben. Ja. Und das dominant gewinnen durften. Ja, super gut gemacht. Ja. So geht's. Es, haben. Es wirkt auch so ein bisschen, dass wir bei NXT mehr richtig machen oder weiß nicht, ob da auch Booker rangezüchtet werden. Aber die haben es auf jeden Fall irgendwie drauf so ein bisschen. Auch wenn. Keep it simple. Also so einfach ist simple. Es halt. Alle vier gewinnen ihr Match mehr oder weniger beeindruckend. Und du weißt, okay, das sind die vier Jungs, die um den Titel auch also kämpfen müssen. Oder der eine ist ja Champion, also die anderen drei. Das finde ich, das ist so einfach. Das ist doch so einfach. Warum müssen so Leute wie Sheamus verlieren? Wenn sie Titelträger sind. Warum? Keine Ahnung. Der muss doch nicht gegen Seth Rollins kämpfen oder gegen irgendjemand anderen. Das verstehe ich nicht. Und das ist so einfach, Leute gut dastehen zu lassen, die einen Titel tragen oder die Herausforderer sind. Das verstehe ich nicht. Und bei NXT sieht man, dass es funktioniert. Aber da ist auch viel Kruppzeug dabei, ne? Bei NXT, ja, gar keine Frage. Scheiße dabei. Aber weißt du, das Tolle ist halt, es ist halt eine Stunde. Und der Scheißeanteil beträgt vielleicht eine Viertelstunde. Ja. Und damit kann ich gut leben. Ich fand Dings nicht so hot. Alexa Bliss. Boah. Dann hole ich mir nachher noch einen drauf runter. wolltest du noch was zu NXT sagen? Also außer, dass wir es natürlich definitiv am Donnerstag gucken werden. Oder am Freitag. Ich werde es mir am Freitag 100% angucken. Das Main Event wird ein Spotfest, ich sag's dir. Das wird mich an alte TNA-Zeiten erinnern. Das wird so dermaßen gut. Und ansonsten, ich bin gespannt, was sie da mit Kenta machen. Wird bestimmt ganz witzig. Das Tag-Team-Ding, Kalisto und Sin Cara gegen die Ascension-Guys. Ich weiß nicht, ob da ein Upset drin ist, aber ich glaube, das Match wird auch ganz geil, weil die beiden Mexikaner werden definitiv nicht schwach dargestellt und nicht weggesquasht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ja, dann gab's da noch so ein... wenn ich mir die Card angucke, da gab's ja noch so ganz unten so ein Match mit so einem Dicken. Die Card ganz unten? Ja. Ach so, ja. Bull, so irgendwas. Bullrich. Salz. Ja. Also da, das geht, ja. Also fette Menschen haben bei mir da nichts zu suchen. Das geht natürlich nicht, dass die das im Wrestling-Ring, nee. Also sowieso, also da sollten sie sich mal was anderes einfallen lassen. Mhm. Nee, aber habe ich auch Bock drauf, definitiv. Das wird richtig gut, sage ich dir, das wird richtig gut. Dann kam das. Ich finde das auch geil, ich finde das auch richtig oldschool, richtig so ein bisschen Indie, möchte ich fast sagen, dass sie das Cover auf das Main-Event umgeswitcht haben, auf Fatal NXT TakeOver Fatal 4-Way. Finde ich geil. Ja, so, weißt du? Ich freue mich da auch drauf. Ey, gut. Gar keine Frage. Absolut. Und ich sage dir, Kenta wird ein Rohrkrepierer. Sag ich dir mit Ansage. Ach, ein Rohrkrepierer. Ja, das sagt man bei uns in Norddeutschland so. Ja, das weiß ich. Ihr seid ja auch Niedersachsen und da legt man viel Wert auf das Gepflegte. Auf die vernünftige Aussprache. So richtig. Aus. Ich glaube, was erwartest du von ihm? Weiß ich nicht. Ich kenne den Typen nicht. Ich weiß halt, dass der in Japan eine Nummer war, aber ich habe von dem mir nie Matches angeguckt und interessiert mich halt auch nicht so lange. Ein Look hat er, ein Skill. Ich habe ein paar Matches gesehen. Der hat ein komplett sickes Moveset, das geht so nicht bei einer WWE. Der hat halt so unter anderem so ein, kennst du einen Brainbuster? Wenn so ein Suplex, ne, so steil nach unten geht. Den aufs Apron. Völlig gestört und sowas. Und da müssen sie was machen. Aber ja, ich glaube, das wird nichts. Aber egal. Also da warte ich erstmal ab und guck, was der dann so abliefern darf und wird dann in der WWE. Ja, wie gesagt, ich kenne ihn jetzt nicht und ich lasse mich da überraschen. Bei Sin Cara habe ich die Maske gesehen und habe für mich einen Haken dahinter gemacht. Wie fandest du den Gag bei NXT, dass Sin Cara nur Mexikanisch gesprochen hat? Dann aber am Ende von dem Interview, übrigens, wer war denn die Interviewbiene? Diese Mexikanerin oder was das war? Ah, die ist doch da immer eigentlich bei NXT. Das habe ich noch nie gesehen. Nee? Ja, fand ich. Ja, und dann am Ende hat er gesagt, ja, okay, tschüss. So, weißt du, auf Englisch. Ja, kann man mal machen, oder? Also, ich meine, ist mir halt auch mehr oder weniger egal, aber ich habe mir nicht gedacht, ach du Scheiße. Ja. Aber ich find's so ein bisschen albern, weil es ist halt nicht mehr Sin Cara für mich. Also das ist nur eine Maske dann über jemand anderen drüber zu ziehen. Ja. So, weiß auch nicht. Nee, komm. Ja, nee, da gehe ich nicht so richtig drin auf. Auch Hunico ist es jetzt, ne? Match. Ist es Hunico jetzt, ja? Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Okay. Jetzt weiß ich's. Also der damals bei dem Mask vs. Mask Match die Maske verloren hat, ist jetzt Sin Cara. Na, hat man das. Ja gut, es macht ja auch Sinn. Er hat ja ihn gut vertreten, als Sin Cara damals verletzt war. Dann gab es dieses Bella-Segment. Das war für den Arsch. Also ich glaube, da braucht man auch nicht lange drüber reden. Da schäme ich mich für dieses Schwachsinn. Also wie du letzte Woche schon gesagt hast, das Ding ist durch. Weiter. Ja. Goldust und Stardust gegen Los Mataderos, müssen wir eigentlich auch nichts dazu sagen, oder? Fand sie wieder sehr, sehr gut, die beiden. Ich weiß nicht, warum. Ich finde auch den Entrance gut, wenn Stardust da auf der Absperrung steht und Goldust hinten auf dem Top Rope oder auf Middle Rope. Das finde ich ganz geil. Ich finde die echt gut. Ja, finde ich auch gut, gar keine Frage. Ich fand noch was ein bisschen merkwürdig, und zwar bei den Usos. Die hatten ja vorher da so eine kleine Promo oder so eine Vignette oder sowas in der Art. Und dann sagt der eine Uso, wenn du einen Uso verletzt, dann verletzt du auch den anderen Uso. Weißt du das noch? Ja, was willst du jetzt? Ja, ist natürlich ein bisschen doof als Tag-Team. Ja, aber ich glaube, verletzt so nach dem Motto mentally, oder? So, wenn du ist er ja nicht. Er ist richtig verletzt. Deswegen will sich der andere jetzt auch rächen. Ich fand den, jetzt, ich mir schon klar, warum oder was damit gemeint ist, aber ich finde die Wortwahl da ein bisschen... Ja, die ist doof. Bisschen doof. Mir nicht aufgefallen. Ja, ja. Mir auch nicht. Ich habe es woanders gehört. Du musst es erst auf die deutsche Übersetzung warten, ja. Ja, richtig. Ich habe übrigens die erste Staffel auf Achse geguckt. Ja, da kann man nicht viel falsch machen. Letzte Folge war ja ein richtiger Thrill, ne? Weiß ich nicht mehr. Das war die in Afrika, glaube ich, wo der eine Malaria hatte und die Ladung hingebracht haben und keiner abgeladen hat. Das kennt man so. In Afrika ist es häufiger so, dass die Leute mal nicht abladen. War ein fucking Thrill, die Ausgabe, ja. Ja, es waren vollgepackte, actionreiche 45 Minuten. Ja, da hat man halt auch mal 20 Minuten Zeit, über Dialoge nachzudenken. Finde ich gar nicht so schlimm. Absolut. Franz Merstonk, Günther Willers. Liefern Terminfracht in aller Herren Länder. Das Intro ist großartig. Ja, da muss ja erstmal drauf kommen. Jetzt hätte ich beinahe gesagt Rosie O'Neill, aber es ist ja gar nicht Rosie O'Neill. Möchte ich auch nicht drüber reden. Möchtest du was Bunny reden? Du hast es letzte Woche nominiert. Nee, letzte Woche nominiert und er hat wieder eine gute Performance abgeliefert. Wir müssen jetzt nicht drüber reden, wir machen nachher eine Frage dazu. Also von daher. Wer da drunter steckt? Ja, und wie wir es finden. Also dann können wir es ja jetzt gleich beantworten. Warte, ja, ich sag's. Mal, genau wie die Frage lautete von Swanton Bomb in den letzten beiden Wochen hat mir sehr gut gefallen, wie man im Moment The Bunny von Adam Rose präsentiert. Daher zwei Fragen. Wie findet ihr die momentane Darstellungsweise des Bunnies? Und die zweite Frage, wen vermutet ihr unter dem Kostüm? Da hat er nochmal geschrieben wegen dem Superkick, ob das ein Hinweis ist und so weiter. Ob es Shawn Michaels ist. Wer weiß. Also Chris, du kannst loslegen. Ja, also ich natürlich würde sagen, ich spekuliere, dass es der Great Khali ist, der unter der Maske steckt vom Bunny. Ich finde das ganz witzig, dass das Bunny da so ein Shooting Star Press macht. Nein, Quatsch, Shooting Star Press, nicht Big Splash. Du weißt, dass die ein Tag Team Match machen wollen, wa? Adam Rose und The Bunny gegen. Ich habe heute gelesen, dass Darren Young. Ist mir aber egal. Das kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Wenn du mal den Typ oder das Bunny mal so anguckst, dann ist es ein großer, eher dünnerer Typ. Ja. So sieht es jedenfalls aus. Dann habe ich mir jetzt schon gedacht, ob so jemand wie Zack Ryder ist. Ich meine, derjenige, der jetzt drunter steckt, muss ja nicht der Payoff sein. Nein, das ist wahr. Deswegen Great Khali. Oder irgendeine Olle? Eine Olle? Nee. Meinst du die von TNA da, die alte? Nee, die mit AJ da mal rumgehüppelt ist. Tamina Snuka, weil die auch so ein Splash macht oder was? Ich glaube, dass mit diesen Splash und Superkick und so, das kannst du vernachlässigen, glaube ich. Also ich glaube, Du hast gesagt, ja, also von der Figur muss man ganz ehrlich sagen, könnte Sami Zayn drunter stecken. So von der Figur. Ja, von den Bewegungsabläufen, auch wo er da auf diesem unteren, also jetzt beim Main Event gab es natürlich wieder eine Situation mit dem Bunny und da stand er dann so komisch auf dem unteren Ringseil und hat da so drauf gewippt. Es sah schon so aus, als wäre es eher ein Typ, der, sag ich mal, so ein bisschen in die Highflyer-Richtung tendiert. Mhm. Ja, Sami Zayn könnte es sein. Das ist gar nicht so schlecht. Die Frage ist halt, also in dem Moment, wo ich drüber nachdenke, finde ich es unheimlich scheiße. Also das ist kann hoffentlich ist es nicht Sami Zayn. Also er kann von mir den Hasen jetzt irgendwie verkörpern, aber wenn dann der Hut da abkommt, dann soll bitte nicht Sami Zayn drunter stecken. Undertaker! Jetzt das wäre geil, stell dir das mal vor. Die nehmen den Hut ab und dann ist der Undertaker. Oder Brock Lesnar. Das wäre noch geiler. Brock Lesnar. Als Bunny. Nee, das große Comeback vom Undertaker. Er nimmt dann die Maske ab wie den Hut. So, ganz langsam. Und dann gibt's so einen Blitz. Oder nee, eigentlich müsste es so ein Comic-Geräusch geben, dann oder so. Nee, ich finde, Ich habe die Befürchtung, dass der Payoff scheiße sein wird, oder? Also ja, wenn es denn einen gibt, ist es ja nicht klar, dass es dann überhaupt einen gibt. Vielleicht gibt es auch ein Match mit dem Bunny und dann ist es Bunny wieder Bunny. Ach. Otto Walkes schreibt die Butterbohne. Otto Walkes? Ja. Ja, aber da könnte man die Maske verstehen. Gar nicht so abwegig. Obwohl, vielleicht hat ja auch Otto Walkes, hat ja dieselbe Haarpracht wie Hulk Hogan. Vielleicht wird dann Tag Team aufgebaut. Otto Walkes und Hulk Hogan. Und dann haben beide so ein Band um Kopf. Aber Otto Walkes würde, glaube ich, Hulk Hogan outworken. Also das wäre... kannst du eigentlich nicht machen, sowas. Ja, dann kommen wir schon zum Main Event, Chris. Und dann kam halt Roman Reigns gegen Randy Orton. Haben natürlich nicht so viel Zeit bekommen wie beim SummerSlam. Das Match war ganz okay. Ja. Das Finish, natürlich das Highlight mit Seth Rollins, der sich da fast opfert für die WWE. Und mit dem Big Splash zum Schluss natürlich... geil gemacht und ich hab mir nur gedacht, ein Glück hat Roman Reigns den Schuh noch weggeworfen, weil da kannst du ja auch ganz böse enden, ne? Ja, stimmt, ja klar, ja. Der hat den Stuhl in der Hand und wenn da der Seth Rollins auf Roman Reigns mit Stuhl knallt. Ja, das stimmt schon. Also da gab's ein paar breathtaking Moments, sag ich jetzt mal. Mhm. Also es war schon ganz okay für ein Main Event, aber und da gebe ich dir jetzt wieder recht, was die Crowd angeht. Zum Schluss hast du so das Gefühl gehabt, dass sich die Crowd gedacht hat, ja, mein Gott, jetzt gibt's halt wieder das, was wir eh immer kennen. Und also, weißt du, die sind nicht so richtig drauf eingegangen, auf die ganze Situation. Irgendwie nicht. Ja. Irgendwie nicht, wirklich nicht. Der Schade. Buttermann schreibt, vielleicht steckt noch ein Hase unter dem Hasen. Wie so eine Matruschka. Das wäre toll. Und dann, ey, nichts sagen. Das ist es. Und in 14 Tagen wird revealed, wer unter dem Hasen steckt. Und es steckt ein Hase drunter und ein kleinerer Hase. Dann, 3 Wochen später, next reveal, nächster Hase unterm Hasen, bis der Hase ganz klein ist und am Ende ist Hornswoggle unten drunter. Ist fucking awesome. Ja. Also du wärst der Erste, der zu mir sagt, so ein Scheißdreck, hab ich noch nie gesehen. Was denn? Seit dem Reveal, wer der Sohn von Vince McMahon ist, dass es Hornswoggle ist, ist alles okay, ist alles drin. Seitdem bist du auch wieder Wrestling-Fan, glaube ich. Oder? War dein Turning Point, dein ganz persönlicher. Ja. Nee, aber das Match fand ich wirklich, wirklich gut. Ich fand Orton hat resolut geworkt, hat er wirklich gut gemacht. Roman Reigns hat merkwürdigerweise nicht so die krassen Pops bekommen. Er hat Pops bekommen, also wirklich ordentlich, aber er wird nicht so abgefeiert wie in der Vergangenheit, habe ich das Gefühl. Aber ich fand das auch, dass sie den Käfig nochmal verwurstet haben, das fand ich ganz geil. Und dass es dann schiefgegangen ist, davon konnte man ausgehen. Zunächst erstmal schiefgegangen ist und ich fand's gut, dass das Main-Event-Segment war es ja. Ja, ich fand's auch gut. Aber es war jetzt halt auch wieder nichts extrem Tolles oder so. Also was ganz richtig Besonderes war es für mich jetzt auch nicht. Also deswegen hat das schon immer wieder ein bisschen was gefehlt noch. Es war natürlich besser als die Woche davor, aber so richtig abgegangen bin ich bei der Raw-Ausgabe auch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also da dürfte dann schon noch ein bisschen mehr kommen, wenn du mich fragst. Ja, natürlich. Ja. Bist du gespannt auf die nächste Ausgabe, ob sie dieses wirklich ansteigende Niveau von der Vorwoche, was natürlich nicht schwer ist, halten können? Ja, ich gehe davon aus, Brock Lesnar ist da und das müsste schon stimmt, reichen. Stimmt, Cena gegen Paul Heyman eventuell, ne? Nee, das ist ja schon durch. Das ist schon durch. Brock Lesnar ist schon angekündigt. Stimmt, das haben wir in der Sendung noch gemacht. Ja, genau. Ach, also, ja, stimmt. Das Ding ist eigentlich durch. Also, aber ich hab Bock, wenn Brock Lesnar da ist, immer gut. Punkt. Brock Lesnar da ist immer gut, ja, das stimmt. So. Was hältst du eigentlich davon? Habe ich auch diese Woche irgendwo mal gelesen. Thema natürlich Brock Lesnar, wenn er John Cena besiegt. Wer könnte als möglicher nächster Fädengegner für Brock Lesnar in Frage kommen? Hab ich jetzt gelesen. Hm? Halte ich für totalen Schwachsinn, aber ich frag dich trotzdem mal. Big Show. Busse. Big Show habe ich auch gelesen. Finde ich kein Bullshit. Die hatten schon Anfang der 2000er eine tolle Fehde miteinander, die beiden. Zu Beginn des Jahres das Ding schon. Ja? Ja, beim SummerSlam, bei Royal Rumble. Beim Royal Rumble hatten die schon ein Match. Nämlich überhaupt nicht mehr. Ja? Ja, ich habe das stand auch in dem Bericht mit drinne. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch totaler Quatsch, jetzt da nochmal Big Show irgendwie aus dem Hut zu zaubern. Ich merke jetzt gerade selbst, dass es gar nicht so verwunderlich für mich ist, weil ich es halt einfach nicht gesehen habe, so. Und deswegen kann ich mich auch nicht dran erinnern, weil ich es nicht gesehen habe. Ja, also. Aber Big Show, Brock Lesnar finde ich gut. Echt? Wirst du jetzt überrascht sein? Ja, finde ich gut. Ja, bin ich überrascht. Aber ich meine, klar, Big Show hat oft genug bewiesen, dass du den jederzeit irgendwie ins Title Picture schmeißen kannst. Und das jetzt nicht totale Scheiße ist. Also deswegen kann ich auch damit ganz, Mal abwarten. scheint ja keine Alternativen zu geben, sage ich jetzt mal so. Nein, warum? Wen hättest du als Alternative? Ah, das ist wirklich sehr schwer. Ja, du hast dann Roman Reigns, ist dann wahrscheinlich die nächste Nummer hinter Cena, oder? Ja, es scheint so. Ja, und den wollen sie wahrscheinlich noch nicht jetzt in Anführungsstrichen verfüttern an den guten Brock Lesnar. Ja, es wird interessant sein. Impact hast du nicht geguckt, oder? Nein, habe ich nicht gesehen. Also ich habe Impact geguckt und ich war ja vor 2 Wochen nicht gerade begeistert von Impact. Diesmal war es eine gute Show, vor allem nach Monday Night Raw. Also Monday Night Raw letzte Woche war die Katastrophe und da war Impact dann richtig erholsam, möchte ich fast schon sagen. Mhm. Ein cooles Match zwischen Taryn Terrell und Gail Kim mit einem unglaublich irren Move zum Schluss. Taryn Terrell landet mit ihrem Rücken auf der Ringtreppe. Also was war denn das eigentlich für ein Move, so eine Art? Ich kann mich nicht mehr genau an den Move erinnern, aber so ähnlich wie der RKO war das. Das hat Gay Kim gegen Taryn Terrell gezeigt. Auf die Ringtreppe. Ach so, die hat doch diesen Cutter, ja. Ja, also das war heftig, das Ding. Aber war toll mit anzusehen. Dann hat mir, wie heißt denn der nochmal? Derek Bateman sein Name bei NXT. Wie heißt denn der noch? Der heißt Sean Jordan the Third oder irgendwie so. Ethan Carter, der Dritte. Fand ich auch super. Und seinen Typen, der damit rumspringt, das ist dieser Spud, der, kannst du dich daran erinnern, vor einem Jahr habe ich dir ja immer gesagt, hier, du musst diese Reality-Show von TNA angucken, die ist super, das ist viel besser als Bootcamp. Ja, genau. Und der hat das gewonnen damals. Und der ist jetzt an der Seite von Ethan Carter und das finde ich sehr unterhaltsam. Finde ich richtig gut. Also das hat auch viel Spaß gemacht. Was war sonst noch, was mir gut gefallen hat? Das Match, das Number One Contender Match zwischen Eric Young und Bobby Roode war ganz gut. Dann gab es genau noch so ein, ich guck gerade hier den Bericht nämlich durch, dann gab es noch so ein X-Division Number One Contender Match. Und wir haben ja dieses Triple Threat Match Only aufgehoben, ne? Ja, haben sie aufgehoben, okay. Also hier ging es jetzt nur darum, wer Nummer 1 Herausforderer ist und das war, glaube ich, ein Six-Man-Match oder so und das fand ich auch ganz gut, hat mir auch gut gefallen. Insgesamt, wie gesagt, eine gute Impact-Ausgabe und ich würde so weit gehen und sagen, ich freue mich auf heute Abend oder heute Nacht. Ach, hör auf. Früh. Ja, Impact. Willi Ray ist nicht mehr aktiv, ne? Doch. Ach so. Er hat sogar eine Promo gehabt, die sollen praktisch heute Abend ein Tables-Match bestreiten gegen die Hardy Boys und The Wolves von Ring of Honor. Die sind jetzt klar. Mittlerweile da rüber gehüppelt zu. Das ist auch ein Match, auf das ich mich sehr freue. Ja, das werde ich mir auch angucken. Das ist echt toll. Und ja, schöne Show gewesen eigentlich. Nichts wahnsinnig Geiles jetzt oder so, aber insgesamt war es ganz okay. Kann ich gut mitleben. Mit TNA. Ist Jeff Hardy wieder ein Jeff Hardy, ne? Habe ich jetzt noch nicht gesehen, Jeff Hardy. Also, der war jetzt nicht in der letzten Sendung dabei. Es gab nur die Ankündigung für dieses Tables Match und ich lass mich überraschen, sage ich jetzt mal. Alter, so. Der hat ja Geburtstag diese Woche, ne? Ich follow dem ja bei Instagram. Weißt du, wie alt der schon ist? Nö. 37. Ja, aber da hat er noch genügend Zeit als Wrestler. Naja, guck mal, Chris Jericho an, der macht noch Big Splashes mit 44 oder 43. Ja, ich würd's so abfeiern, wenn der nochmal zurückkommt. Aber er ist halt auch ein mieses Schwein, ne? Hardy. Ja, scheint irgendwie halt nicht, du kannst nicht einfach mit ihm arbeiten und das ist halt immer schlecht, wenn du dich als Company auf so jemanden verlassen musst. Puh, schwierig. Und nach der Erfahrung mit CM Punk werden sie da vorsichtig sein, würde ich mal behaupten. Oder? Ja. Werden sie sich wahrscheinlich zweimal überlegen, ob sie das Ding durchziehen. Ja, NXT hast du auch schon gesagt, kann man sich immer wieder angucken, habe ich auch gemacht, Main Event und Main Event finde ich zum Kotzen, dass sie dieses, wir zeigen ein richtig geiles Match, das auch lange geht und dann noch irgend so ein Quatsch, was weiß ich, Funkadactyls gegen The Bunny und noch irgendjemanden, das finde ich echt schade, also Main Event ist jetzt mittlerweile, wie hieß die Show, die es früher gab? Superstars gibt's noch. Ja. Da gab's ja noch was Drittes, oder? Ach so, ja, auf Vortex lief das. Saturday Morning Slam. Nee, das meine ich auch nicht. Es gab nochmal irgendeine Show, wo einfach nur so random Matches gaben. Superstars gab's und bevor es Main Event gab, gab's noch irgendwie so was anderes. Nee. Heat und Velocity gab's früher. Nee, dann verwechsel ich das. Egal, auf jeden Fall, die Sendung ist jetzt mittlerweile genauso eine Scheiße wie Superstars. Kannst du knicken. Also jedenfalls die ich bis jetzt gesehen habe, die Main-Event-Ausgaben, sind halt Matches, wo Vollidioten dabei sind. So. Und, ach so, Vollidioten, muss ich zurücknehmen, stimmt gar nicht. Seth Rollins hat nämlich jetzt wieder ein Match bestritten bei Main-Event und das finde ich scheiße. Weil so ein Typ gehört da eigentlich nicht hin. Mhm. Der gehört für mich gehört der in den Ring nur bei Raw und von mir aus kann er bei SmackDown mal eine Promo halten oder so ein Tag-Team-Match bestreiten oder so, aber man muss doch so ein bisschen darauf achten, dass das was Besonderes ist, wenn die Typen in den Ring steigen. Für mich sind das halt dieselben Vögel, die beim Main-Event antreten, bei einer Sendung, die du nicht gucken kannst eigentlich. Das finde ich scheiße. Ja, das ist so, hat aber oft Matches beim Main-Event, ne? Wahrscheinlich, wenn du sagst. Ja, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall hat er mich angekotzt. Das fand ich scheiße. Gegen wen? Das weiß ich nicht mehr. Nee, habe ich vergessen. Muss wahnsinnig gut gewesen sein. Ja, NXT haben wir gesagt. So, was ich auch noch übrigens mitbekommen habe, du vielleicht auch, SmackDown und NXT haben die Leadwriter getauscht. Ja. Finde ich interessant. Finde ich auch sehr interessant, weil NXT ja nicht so scheiße war in letzter Zeit. Ja, und ich bin gespannt, ob sich das irgendwie auswirkt. Es kann natürlich zwei Möglichkeiten geben jetzt für uns, nämlich, dass sich NXT mehr dem SmackDown-Programm angleicht und andererseits SmackDown genauso bleibt, wie es jetzt ist. Wie es ist, ja, dass der da in so eine gestandene Mannschaft reinkommt, ne? Ja, ja. Das könnte natürlich. Apropos SmackDown noch mal ganz kurz. Wie fandst du das, dass Triple H zu Beginn von SmackDown Theodore Long so ein bisschen durch den Kakao gezogen hat? Das habe ich nicht ganz verstanden. Warum? Das scheint was Internes gewesen zu sein, oder? Also es wurde auch nicht erklärt. Ich habe es nicht verstanden, ob es seine Heimatstadt war oder ob es irgendwas, ob der Geburtstag hatte oder. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Ja, er hat ja auch nichts erzählt. Verstanden habe ich es auch nicht, aber ich habe halt gemerkt, dass er auf Theodore Long anspielt und sich so ein bisschen drüber lustig macht. Naja, also der hat sich über ihn lustig gemacht, weil Theodore Long ja immer das Offensichtliche announced hat. Theodore Long kam ja immer raus und hat gesagt, wenn da vier Leute im Ring standen, zwei waren Face, zwei waren Heel und Theodore Long hat immer gesagt, ja, Face und Face gegen Heel und Heel. Und Theodore Long ist halt ein Wurscht gewesen, ne? So. Und ja, das hat er halt gemacht. Er hat halt den Theodore Long Move gemacht. Fand ich interessant. Merkwürdig. Ja, merkwürdig, ja. Genau. Ich fand das aber ganz cool, das Opening-Ding bei SmackDown. Ja, besser als bei Raw. Man hat ja so ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass die nach dieser schlechten Raw-Opening-Promo, also als man dann die Taping-Berichte gelesen hat und lesen musste, dass es im Endeffekt ein ähnliches Segment wieder gibt, da habe ich schon gedacht, oje, oje. Aber das war ganz okay, das stimmt schon. Ja, ja. Pay-Per-View-Buy-Rates hast du wahrscheinlich auch gelesen. Dass sie sehr gut waren, ne? Nee, ich habe gelesen, dass sie sehr schlecht waren. Also trotz Network haben sie ja über 100.000 verkauft, 115 oder sowas, ne? Also wenn es jetzt um Battleground geht, da habe ich jetzt hier 113.000. Sowas. Und letztes Jahr, ohne Network, war es wohl genauso viel. Ich habe jetzt hier aber mir notiert, es war zum Beispiel bei Extreme Rules. Ich habe jetzt nur... Darum geht's ja nicht. Ja, Moment mal. Immer mit der Ruhe. Bei Extreme Rules war es zum Beispiel im Jahr zuvor 231.000 und jetzt 108.000. Bei Payback waren es im Vorjahr 186.000 und jetzt waren es 67.000. Aha, hä? Und bei Money in the Bank waren es jetzt 122.000. Und bei Battleground 113.000. So, wenn ich das richtig verstanden habe, liegt der Schnitt so, früher 2013 so immer um die 200.000 für so ein Pay-Per-View. Mhm. Und jetzt dann bei offensichtlich so um die 100.000, wenn man das jetzt mal so zusammenzählt. Also könnte man sagen, 100.000 Buys haben sie verloren. $60 kosten Pay-Per-View. Ja, aber sie haben ja auch über 100.000 Networks verkauft. Ja, ja, aber sie müssen ja im Endeffekt... musst du die Zahl ja mal 6 nehmen. Ja, 600.000. Wie viel haben sie? 700 wollen sie, ne? 750.000 oder was war da? Dass es rentiert? Ja. Habe ich da nicht 1 Million im Kopf, dass es auf Null ist und dann 2 Millionen, dass es rentiert oder so? Das war eine absurde Zahl. Aber ich glaube, dass es eng ist. Bei WrestleMania fand ich es halt krass. 690.000 Buys. Für WrestleMania 30. Wie viele Abonnenten hat das Network jetzt nochmal circa? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. 450 oder sowas? Das müssen mehr sein. Müssen mehr sein? Ja, das müssen mehr sein. Kann ja nicht nur 450.000 sein, oder? Ich meine, eigentlich, so in dem Moment, wo du Wrestling-Fan bist, kann ich nicht verstehen, wie man nicht das Network sich holen kann. Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also, und es ist, auch wenn wir diese 999er-Geschichte da und er tierisch auf die Nüsse geht, es ist wirklich nicht viel Geld für den, für das, was du da bekommst. Nee, das ist ja, das rentiert sich, wie gesagt, wenn du ein Pay-Per-View guckst, rentiert sich's ja schon absolut einfach. Also, im Endeffekt kriegst du für ein halbes Jahr Pay-Per-Views umsonst und bezahlst dasselbe Geld wie sonst für einen. Also. Ja, ja, genau. Du hast dazu noch diese tollen WCW-Dinger und die ganzen alten Sachen und jetzt die Countdown-Geschichten, die gucke ich ja leider auch alle, muss ich sagen. Also, Buttermann sagt 1 Million sollen es ungefähr sein. Ach, hat noch nicht geknackt. Es müssten 800.000. Ja, aber ich weiß also auf jeden Fall, dass es definitiv über 1 Million sein müssen, um überhaupt dann mal irgendwann rentabel zu arbeiten, weil das waren Zahlen mit Millionen, die da damals so durch die einschlägigen Internetseiten gegeistert sind. Und das war ja zum selben Zeitpunkt, als der Fight Pass gestartet. Ich glaube, in den USA haben sie zum selben Zeitpunkt gestartet. Ja, irgendwie so. Und da hat man das ja immer so miteinander verglichen damals. Und die WWE war, ich habe was im Kopf mit 1 Million, damit sie auf 0 kommen und 2 Millionen, damit sie es rentiert. Und dann wahrscheinlich gibt's dazwischen dann halt noch so, weiß ich nicht, Spielraum. Keine Ahnung. Also sie machen ja nicht ohne Grund jetzt dieses Tamtam um das Network, dass sie das so penetrant, dass sie sich da so anbiedern und eher mit den 999. Sie haben ja ein bisschen Glück haben sie ja, dass es ja so leicht cheesy rüberkommt und dass man da halbwegs smarte Leute hat wie Cena und Paul Heyman, die das in ihre Promos relativ smart mit einbauen, ohne komplett billig rüberzukommen. Aber es ist doch so armselig. Ich meine, absolut. Vergleich mal andere Streaming-Dienste, wie die so ihren Dienst anbieten. Also gerade die großen Streaming-Dienste, die auch viel Content haben. Weiß ich nicht, jetzt Netflix ist jetzt mit Sicherheit so viel in den Netflix USA wird doch besser, als man dachte. Aber jetzt zum Beispiel hier in Deutschland Watch Ever oder so. Da bekommst du ja jetzt auch nicht ständig auf die Fresse, dass du jetzt hier Watch Ever irgendwo abonnieren sollst, sondern das liest du halt nebenbei irgendwo im Internet. Und klickst drauf und bist überzeugt vom Programm. Also siehst halt das und das ist da und irgendwie müssen, ich weiß nicht, also dieses sich da so hinzusetzen und die ganzen Shows um diese Werbung da auszurichten und immer wieder irgendwo in irgendeiner Promo 999 mit einzubauen, das finde ich total scheiße. Absolut, dass sie beim SummerSlam den Opener nur um das Network 999 machen, das war peinlich hoch 10. Das stimmt, ja. Nee, also da ich war, und eigentlich hätten sie gar keinen Grund, da so blöde Sachen zu machen, weil das Programm ist wirklich gut. Also die könnten da, glaube ich, ein bisschen selbstbewusster rangehen, aber ich glaube, denen geht halt so ein bisschen die Düse, weil das Ding nicht so durch die Decke geht, wie sie sich das erhofft haben. Was ist denn mit Caitlin los? Wieso? Die hat gerade ein Bild getwittert von ihrem Unterbau, wie sie einen nassen Schritt hat. Ja, keine Ahnung. Also. Was ist denn da los, Leute? Das kann doch nicht so weitergehen. Es gibt für alles Gründe. So, jetzt machen wir noch ein paar Hörerfragen und dann haben wir noch zwei andere interessante Segmente. Patrick hat geschrieben, was glaubt ihr, wie das Match zwischen Brock und Cena bei Night of Champions ausgeht? Ah, guck mal, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Wie das ausgeht? Ja, ich glaube, dass Brock Lesnar das Ding kontrovers holen wird. Kontrovers mit Eingriff von außen, oder? Ja, aber da überlege ich auch die ganze Zeit schon, wie man, was da passiert. Da muss ja irgendwas passieren. Aber was passiert da? Wer kommt da? Wenn du jetzt Ding sagst, hau ich dir aufs Maul und geh offline. Wer könnte da kommen? Was könnte da passieren? Wer soll, würde ich sagen? Wenn du jetzt Ding sagst, dass der da irgendwie kommt oder so, dann gehe ich offline. Ach, Sting? Ja. Ja, verstanden. Ding. Doink oder was? Es kann ja nicht sein, dass da irgendeiner aus dem bestehenden Roster kommt, weil das wäre mir zu wenig. Ich glaube, da gibt es gar keinen Eingriff. Ich glaube nicht, also was heißt gar keinen Eingriff, aber ich glaube nicht. Lassen Sie Cena zweimal verlieren? Ich glaube, dass es irgendwie so ein Ende gibt, das keinen klaren Sieger hat. Also jetzt nicht sowas wie Double Countout oder so, aber irgendwie sowas in der Art, dass man am Ende nochmal so ein Hell in the Cell Match zeigen kann. Das glaube ich, dass sie das machen. Wie das dann aussieht, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass das Finish die Möglichkeit offen lässt, bei Hell in a Cell noch so ein letztes Match zu machen. Meinst du, es gibt noch ein drittes Aufeinandertreffen? Ja. Ja, ich würde mir auch ein drittes Ding nochmal angucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, also ich bin mir sicher, dass jetzt das Night of Champions Match ein Match wird. SummerSlam Main Event war ja kein Match im Prinzip, im klassischen Sinne. Ich glaube schon, dass das ein Match wird jetzt bei Night of Champions und dann im Hell in a Cell Cena Lesnar. Ja, doch, das würde ich mir angucken. Ja, also da hoffe ich so ein bisschen drauf, wenn ich ehrlich bin. Gibt es irgendwen, der von außen debütieren könnte? Ja, ausschließen kannst du es nie, dass irgendjemand von NXT da dann auf einmal auftaucht, aber da würde mir jetzt niemand einfallen, der so viel Impact hätte. Weißt du, dass du jetzt sagst, oh, den würde ich da jetzt mit reinwerfen, weil das müsste ja automatisch der nächste Gegner für John Cena dann sein, glaube ich, oder? Nee, also mein Tipp ist, dass es irgendwie so ein kontroverses Ende gibt und dann gibt's nochmal bei Hell in a Cell ein Match. Das würde ich sagen. Ja. Bei CM Punk steht noch WWE Superstar anstatt Former Superstar. Also ich glaube, der ist in der Alumni-Section. Ich glaube, steht nicht mehr als WWE Superstar da. Der kommt noch. Das kommt. Thomas fragt, schaut ihr wieder regelmäßig NXT? Wenn ja, wer von den vier NXT Championship Match Teilnehmern wird sich in den Hauptshows durchsetzen können oder gelingt es keinem der vier? Kann ich dir mit ganz prägnanten Worten sagen, keinem. Bin ich mir sicher, würde ich sogar Geld drauf wetten, dass keiner sich in der Main Roster etabliert. Ich kann mir vorstellen, dass Adrian Neville oder Sami Zayn so Leute sind, die du halt immer mal gerne siehst in den Shows. So, Alter, jetzt kommt mal wieder hier Adrian Neville, der wird wieder ein paar krasse Sachen machen, das war's dann aber auch. So, Punkt. Ich glaube nicht, dass irgendwelche von den vier Leichtgewichten, also Tyson Kidd ist ja totaler Quatsch. Ganz kurz durchsetzen bedeutet dann schon World Title. Okay. Ja. Also meine Prämisse ist ja sowieso immer gewesen, nur Leute einzustellen, wo du das Gefühl hast, dass sie World Title Potential haben. Adrian Neville eigentlich? Nein, hat er absolut überhaupt nicht. Er ist ein sicker Performer, aber er hat null Charisma. Es ist doch, finde ich schon. Ich glaube, es ist halt die Frage, wie du ihn darstellst halt immer. Also prinzipiell, die Leute können gut wresteln und können sich eigentlich auch gut verkaufen, finde ich. Und der Rest ist dann immer eine Frage der Storyline. Aber ich gebe dir natürlich recht, mit so einem Typen wie Posterboy, John Cena, ja, hast du es natürlich leichter. Als wie mit jemandem wie Adrian Neville, dem müsstest du natürlich viel mehr. Guck mal, überleg mal, wie das mit Daniel Bryan sich entwickelt hat, alles. Also das konnte ja auch keiner absehen, dass das so wird. Aber es ist schon schwer, da jetzt jemanden wirklich den Durchbruch zuzutrauen. Also ich glaube sogar, dass noch nicht mal alle vier irgendwann ein großer Bestandteil der Hauptshow werden. Ich glaube es nicht. Ich glaube, von den dreien, Tyler Breeze, Sami Zayn und Adrian Neville hat nur mich wieder? Mal kurz da? Ja, jetzt bist du wieder. Was ist denn hier mit der Quali los? Das gibt's doch gar nicht. Nee, ich bin jetzt auf leise, hier bin ich wieder. So. Ja, das ist der Vorteil von Seth Rollins, der hat ja wenigstens noch einen Main-Event-Look. Also er ist relativ dürr, aber er ist ja voll definiert so, ne? Das ist ja Sami Zayn irgendwie nicht. Sami Zayn hat aber auch einen Arsch voll Charisma, wie ich finde. Hätte ich nicht gedacht. Ich war ja auch einer der, die gesagt haben, warum nimmt er denn jetzt El Generico direkt die Maske weg? Aber ich finde es ganz gut. Ich finde ihn ganz geil so, wie er ist. Ja, aber die wirken halt so, als ob sie so typische so Dolph Ziggler-Rollen einnehmen. Ja, genau. Genau, das wird's dann wahrscheinlich auch sein. Bei Seth Rollins bin ich immer der Meinung, wenn du dem 1-2 Jahre gibst, dass der ein bisschen älter wird, ein bisschen markanter wird, da kann was draus werden, was relativ groß ist. Ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Also ich finde die geil und für so Leute wäre natürlich eine Cruiserweight Division oder ein Cruiserweight Title wäre natürlich ideal eigentlich, aber scheint es ja offensichtlich jetzt bislang irgendwie keine Bewegung zu geben. Es gab ja mal die Gerüchte irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber jetzt bewegt sich da nichts mehr. Also wer kann sich am ehesten durchsetzen? Ich will nach der Ausgabe vom Montag, würde ich sagen, die Leute sind schon ziemlich abgegangen auf Adrian Neville, aber ob sich das hält und nicht irgendwann dann mal durch ist, ist die zweite Frage. Natürlich wird es irgendwann langweilig. Es wurde ja auch irgendwann langweilig bei Evan Bourne. Ja, ja, absolut. Weil halt nichts mehr passiert ist. Es war halt immer das Gleiche und er hat keine großen Fäden gehabt. Er wurde nicht interessanter dadurch. Das ist ähnlich wie mit der NWO bei der WCW-Zeit. Natürlich, die haben jede Woche, Woche für Woche, Montag für Montag, haben die krasse Scheiße abgeliefert. Die haben dabei, was war das, Bash at the Beach oder so, diese Open-Air-Veranstaltung da, komplette Roster verprügelt, ne, wo sogar anstehende Häuser die Polizei und so gerufen haben. Das kannst du natürlich immer weiter hochdrehen, die Schraube oder du kannst sie immer krasser machen und irgendwann ist es halt nicht mehr krass. So, deswegen, deswegen glaube ich auch, dass Adrian Neville keine große Nummer wird, weil er halt einfach nur ein phänomenaler Worker ist und das reicht nun mal nicht, wenn du keine Promos halten kannst und das kann er nicht. Ja, kann er nicht. Ich kann das nicht. Das ist immer so die Frage, also wenn die Jungs dann wirklich mal auf großer Bühne irgendwelche Auftritte bestreiten müssen und als Champion, als WWE-Champion oder als Intercontinental-Champion, so wie jetzt Dolph Ziggler irgendwas dann zum Besten geben müssen, dann muss ich das dann immer auch im Kontext sehen. Was ist das Programm? Haben sie vielleicht jemanden an seiner Seite? Das kannst du ja auch machen. Du kannst ja jemanden wie Neville nehmen und wahrscheinlich machst du nichts mit Paul Heyman, weil das jetzt zweimal schiefgegangen ist, aber weißt du, gibst ihm halt irgendwie jemanden an die Seite. Hier, Lana und Rusev, funktioniert hervorragend. Ja. Also es Ascension gibt, war ja beim Main Event. Mittel und Wege, ja, die waren beim Main Event, haben auch diesen NXT-Pay-Per-View da ein bisschen gepusht. Finde ich gut, dass wir das so machen. Finde die Idee auch gut. Sollte man nicht öfters machen, sondern dann, wenn diese Special Events sind, dann sollten sie es machen, weil sonst es hat ja einen Grund, warum die bei NXT sind, sage ich jetzt mal so. Sonst hätten sie sehr wahrscheinlich schon geholt. Ja, also ich habe mir das beim Main Event angeguckt, da fand ich es eigentlich noch blöder als bei NXT. Irgendwie finde ich das blöde, ich weiß auch nicht warum, aber zu Beginn fand ich das echt cool, als sie da dieses düstere Gimmick hatten und so. Ja, aber das haben sie ja nicht mehr so richtig. Nee, genau. Und seitdem finde ich das irgendwie scheiße. Ich fand das ganz geil, vor einem Jahr oder wann das war, schon länger her, ist ja die Halle dunkel geworden, haben sie das Blaulicht angemacht, Nebel und so und dann kamen sie rein, das fand ich ganz geil, ja. Da hatten sie noch so eine komische, epische Musik irgendwie, so mit so Tröten und so. Mit so Tröten, so eine ganz epische Musik mit so Tröten hatten sie. Ja. Wollen wir die WCW Top 5 nächste Woche machen? Ja, warte, wir haben noch eine Hörerfrage. Warte, ich frag dich nur, weil mein Gehirn, glaube ich, gerade einschrumpelt. Ah, das können wir schon. Noch kriegt man schon noch hin, oder? Ja, weiß ich gar nicht so richtig. Jetzt gucken wir mal. So, also jetzt hat der Buttermann noch was geschrieben. Moin, hat er geschrieben. Ach Mensch. Habe im Netz eine Frage gefunden, die bestimmt auch viele deutsche WWE-Fans interessieren könnte. Wenn Sie die Shows so normalerweise finden bei diesen Shows ja auch immer Titelmatches statt. Ah, okay, jetzt weiß ich wieder, weil ich habe mir die Frage im Vorfeld jetzt nicht mehr durchgelesen, deswegen muss ich jetzt erstmal drüber lesen. Also es geht darum, wenn die WWE im November nach Deutschland kommt, gibt's ja normalerweise immer World Title Matches. Und er sagt jetzt, da Brock Lesnar ein Part-Time Wrestler ist, wird er eher nicht auf Europa-Tour mitkommen und das Match um einen Titel würde wegfallen. Ist es eurer Meinung nach eine Möglichkeit, dass Lesnar deswegen bei Night of Champions den Titel verliert? Weißt du? Und der Gewinn beim SummerSlam rein für den Erhalt von Network-Kunden beziehungsweise Promotion-Zwecken diente? Oder kann es sich die WWE leisten, ohne einen World Champion nach Europa zu kommen? Also das ist eine Frage, wirklich ausgesprochen gute These. Genau. Naja, These, ich oder sag Ansichtssache mal so. Sache oder Ich sag mal so. Also ich glaube, dass man so dass das nicht so schlimm ist, wenn du keinen World Champion mit auf Tour hast. Es geht hauptsächlich erstmal um die Jungs an und für sich. Ja. Und ohne World Champion finde ich, hast du natürlich auch noch ein paar mehr Möglichkeiten, Matches zu booken. Also du hast ja früher halt das Problem gehabt, jetzt, keine Ahnung, Dolph Ziggler hat den Titel, war bei dir in München zu Gast, sage ich jetzt mal, als World Heavyweight Champion. Ja. Dann musstest du immer irgendein Match bringen, das entweder dazu geführt hat, dass Dolph Ziggler das Match gewinnt oder es gibt halt so einen Disqualifikationssieg oder sonst irgendwie so ein Scheiß. Und jetzt hast du natürlich mehr Möglichkeiten, da ein bisschen durchzumischen, wenn du keinen World Title auf der Tour ausfechten musst, aber du hast trotzdem alle Jungs mit dabei. So. Also deswegen finde ich es nicht so schlimm. Natürlich finde ich es auch geiler, wenn dieser WWE Champion, dieser WWE World Heavyweight Champion mit auf der Tour ist, aber ich persönlich finde es nicht so schlimm. Ich meine, die Leute wollen, wenn dann wollen sie Brock Lesnar sehen und dass er Champion ist, ist glaube ich dann eher zweitrangig. Ich glaube, Also weißt du, wenn jemand sagt, scheiße, der Titel ist nicht dabei, ich glaube, vorher würde jemand sagen, scheiße, Brock Lesnar ist nicht dabei. Und wenn jetzt Cena den Titel hätte, würden die Leute ja auch nicht sagen, ja, aber der Titel ist doch mit dabei, dann ist es ja nicht so schlimm, dass Brock Lesnar nicht mit dabei ist. Also ich glaube, es geht mehr um die Typen und weniger um den Titel. Es geht ganz klar um die Typen, völlig richtig. Aber ich finde die, was war das, Buttermann? Buttermann. Ja, der Buttermann, ich finde das ganz, ganz geil, dass er das gesagt hat oder geschrieben hat mit dem, dass man Brock Lesnar nur den Titel gegeben hat, weil jetzt eben zu Night of Champions die ganzen Subscriber auslaufen und jetzt mit diesem großen Rematch, Cena wurde gesquashed, hat den Titel verloren, dass man da noch mal ein paar Abonnenten wieder halten möchte. Das finde ich ganz gut. Ja, die Idee, natürlich, das kann sehr gut sein, dass das die Idee dahinter ist. Oder sag doch mal so, dass sie sich gedacht haben, Mensch, und das könnte dann auch noch Auswirkungen aufs Network haben. Mhm. Das könnte schon sein. Das glaube ich auch. Aber das mit der Europa-Tour, also ich meine, sie werden sich schon was überlegt haben, ja, als sie erstens mal den zweiten Titel jetzt abgeschafft haben und zweitens Brock Lesnar den Titel gegeben haben. Ja. Ich glaube nicht, dass es sich negativ auf die Tour auswirken wird. Und wenn sie das, wenn jetzt, sag ich mal, ähnlich viele Tickets verkauft werden wie die Jahre zuvor, dann haben sie es schwarz auf weiß letzten Endes. So sieht's aus. Und ich glaube auch nicht, dass da die Massen weniger reinströmen werden in die Hallen, obwohl sind es noch Massen. Ich habe keine Ahnung, Zuschauerzahlen so. Also ich denke mal, da wo John Cena ist, sind die Buden voll. Ja. So. Das war früher so und meistens war die andere Gruppe, die dann getourt ist, diese Smackdown-Gruppe und da war in der Regel dann ja die Star-Power nicht ganz so hoch. Dafür war aber die Match-Qualität enorm hoch. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass sich das so zum Ende dieser Split-Tourneen so auch ein bisschen rumgesprochen hat, dass wenn du geile Matches sehen willst, geh auf eine Smackdown-Tour und wenn du die Star-Power haben willst, dann eher die Raw-Tour, sage ich jetzt. Also wenn du die Möglichkeit hast, dir da eine Stadt auszusuchen. Ja, hat man ja in der Regel nicht, weil sie ja immer in unterschiedlichen Ländern waren, ne? Ja, es gab manchmal irgendwie so Momente oder so Dates, wo die Raw-Jungs in der Schweiz waren oder so und die Smackdown-Jungs von mir aus in Frankfurt, dann könnte man ja schon den Weg noch antreten in die Schweiz. So, also die WCW-Wrestler möchtest du heute nicht mehr machen? Nein, die machen wir nächste Woche. Okay, alles klar. Dann machen wir jetzt noch die Top 5 und da gibt's natürlich erstmal was zu vermelden, was mich persönlich überrascht hat, nämlich ich habe ja dann nach unserer Sendung dieses Voting da online gestellt, wo man rumvoten konnte und aus unseren Picks der letzten Woche nochmal auswählen könnte als Zuhörer, wer von den von uns Nominierten für euch der Superstar der letzten Tage war, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Und dann habe ich mir so gedacht, da werden wahrscheinlich nicht mehr mitmachen als 5 oder 6 Leute und man könnte jetzt schon sagen, das waren ein paar mehr. Also insgesamt haben jetzt 91 Leute abgestimmt. Das 92 Leute haben abgestimmt. also knapp 100 Leute. Und wir machen das jetzt so, die Stimmen, die da abgegeben wurden, ich komme gleich dazu, wer da bei euch gewonnen hat, die rechnen wir dann praktisch in unserer Pound-for-Pound-Liste oder in unserem Ranking dem jeweiligen Wrestler oder Manager dann dazu. Und solange so viele Leute abstimmen, machen wir das einfach weiter, oder? Ja, absolut. Ich find's großartig. Grandios. Okay. Wirklich. Also für uns war ja der Superstar der letzten Woche, kann man fast schon sagen, The Miz. Mhm. Und der hat von unseren Zuhörern 16 Punkte bekommen. Chris ist damit leider nur auf Platz 3 gelandet. Ah. Auf Platz 2 Randy Orton mit 17 Punkten. Paul Heyman, der strahlende Sieger mit 23 Punkten. Ja, aber verdient, da hat die Hörerschaft völlig recht. Richtig, ja. Völlig recht, muss man sagen. Der Rest verteilt sich dann unter Mark Henry, Stardust, Lana, Rob Van Dam, Nikki Bella und The Bunny. Mhm. Wenigste Punkte hat Nikki Bella bekommen. Selbst The Bunny hat einen Punkt mehr bekommen als Nikki Bella. das ziehen wir jetzt so durch, denn heute wird natürlich wieder ein neues Ranking von uns aufgestellt. Ja. Und Chris, es gilt schnell keine Zeit zu verlieren. Ich fange an und gebe einen Punkt. Mhm. Und ich habe mich auch schwer getan, aber nicht, weil ich diesmal nicht wusste, wen ich nominieren soll, sondern ganz im Gegenteil. Die Auswahl war so groß. Also für mich war die Auswahl so groß, dass ich nicht wusste, wen ich jetzt, sage ich mal, auf die Plätze 3 bis 5 packen sollte. Und habe mich dann für Randy Orton auf der 5 entschieden. Aha, ja. Also ich fand den sehr gut. Hm? Und wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Also Randy Orton, für mich die 5. bei mir auf der 5 Tyler Breeze, weil ich ihn bei NXT ganz gut fand und auch bei Raw hatte nicht so viel In-Ring-Zeit. Aber ich finde den wirklich sehr, sehr gut. Tyler Breeze, das ist eine Überraschung. Mhm. Finde ich schon, also damit ihr jetzt nicht gerechnet. Denn bei mir ist auf der 2 Adrian Neville. Auf der 4. Ja. Also 3 Punkte für Adrian Neville. Von mir weniger jetzt wegen dem Raw-Match, war natürlich gut, aber auch wegen den NXT-Matches, die er bestritten hat. Die finde ich eigentlich immer geil und ich freue mich jedes Mal, wenn Adrian Neville ein Match bestreitet. Und ja, jetzt diese Raw-Geschichte war natürlich dann nochmal so ein ausschlaggebender Grund. Wie du schon sagtest, gerade bei Raw kamen seine ganzen Spots nochmal geiler rüber. Ja, absolut. Und bei mir auf der 4, Adrian Neville. Ja, da kann man sich schnell drauf einigen, auf diesen Namen. Das lohnt sich definitiv. So. Guck, die ersten NXT-Jungs mit Punkten, ne? Schon geht's los. Und ich glaube mal. Zu Recht vor allem. Das zu Recht zum einen. Und wenn wir jetzt den Takeover-Pay-Per-View, hätte ich jetzt was gesagt, den Takeover-Special-Event, dann haben, kann ich mir vorstellen, dass da der ein oder andere auch mal vielleicht zweistellig Punkte absahnt. Das kann gut sein. Und unsere Zuhörer haben natürlich wieder die Möglichkeit, die Jungs zu voten und denen auch noch Punkte zuzuscharren. Das ist ja das Tolle. Mhm. Die 3 bei mir. Jetzt wurde es ein bisschen schwieriger, aber ich habe mich für Chris Jericho entschieden. Ach, hör auf. Ja, ich fand sein Match bei SmackDown toll. Also, oder nicht sein Match, sondern er in diesem Ten-Man-Tag-Team-Match. Da fand ich den super. Also, mir hat das wirklich Spaß gemacht, Jericho dazu zu gucken. Der hat ja auch lange gezahlt und so. Das war echt toll. Und dann das Steel Cage-Match bei Raw mit diesem Big Spot zum Schluss. Fand ich alles toll. Und ich habe mich für Chris Jericho auf der 3 entschieden. Bei mir auf der 3 und jetzt, einer muss es ja irgendwann mal machen. Einer muss das machen. Was denn? Und ich bin es, ist John Cena. Mhm. Ja, wirklich. Ja. Ich fand die Promo wirklich gut, muss man wirklich sagen. Dann hast du dir mit 7 Punkte gegeben, wa? Ja und? Was willst denn du jetzt von mir eigentlich? Ja, gut. John Cena, irgendeiner musste mal dieses rote Tuch durchvögeln. Ist schon klar. Bei mir auf der 2, John Cena. Ja, für mich ganz klar auf der 2. Und eigentlich hätte ich ihn, glaube ich, sogar auf die 1 gepackt. Wäre da nicht dieser üble Beigeschmack mit, dass John Cena ist? Nee, mit diesem BS-Star benutzen für eine Promo. Ich weiß auch nicht. Also, das ist halt immer das, wo sie sich so gebrüstet damit haben, dass sie das nicht nötigt hätten. Und ich kann mich erinnern an diese WrestleMania 29 Geschichte, als sie, bevor WrestleMania losgeht, die ganze Halle war es ja nicht, sondern das ganze Stadion war heiß auf WrestleMania und dann bringen sie diesen Hurricane-Recap dann nochmal. Weißt du, wo ganz New York nochmal zu sehen bekommt, was so eines der schlimmsten Naturkatastrophen der letzten Jahre war. Direkt vor der Haustür. Hier, ziehen wir euch nochmal richtig runter. Nix ist mit Spaß. Und die WWE spendet. Wir sind so gutherzig. Und das fand ich so ekelerregend. Damals schon. Und das finde ich jetzt auch so blöd. Ich meine, das musste doch nicht dann in der Promo mit einfließen lassen. Aber die Promo war geil. Deswegen John Cena geht heute mit 22 Punkten ins Bettchen. Unfassbar. Also, dass er sich das nochmal erträumt haben lassen darf, dürfte. Nee, das hätte er sich nicht. Bei mir auf Platz 2, es ist eine alte Kamelle, Randy Orton, weil ich in dem Main Event gegen Roman Reigns, weil ich in dem Main Event gegen Roman Reigns wieder den Main Eventer Randy Orton gesehen habe, der wirklich beeindruckend geworkt hat, das muss ich wirklich sagen. Ich weiß nicht, ob es einfach nur diese neuen Tapes an seiner Hand ausmachen, dass er irgendwie für mich ein bisschen kerniger wirkt, aber ich fand den in dem Match gegen Roman Reigns einfach wieder kernig. Es war für mich der Main Eventer, so wie ich ihn kenne. Randy Orton auf Platz 2, 15 Punkte, bitte. Ja, du scheinst wieder zum alten Randy Orton-Fan zu werden, der du einmal warst. Der punktet bei dir, ich guck mal gerade, 7 Punkte in der Vorwoche und in der Woche davor hast du ihm 15 Punkte gegeben. Es zieht sich durch bei dir. Dann komme ich zu meiner Nummer 1. Paul Heyman. Unserer Nummer 1. Bei dir auch Paul Heyman? Ja, das ist verständlich. Ja, also Paul Heyman hat wirklich einen super Tag erwischt. Ja, hat einen Bombentag erwischt. Er hat einen Sahnetag erwischt, muss man wirklich sagen. Der Laktatwert war okay. Von unseren Zuhörern bekommt er 23 Punkte. Von uns bekommt er 60 Punkte. Ja. Ja, aber man muss es halt dann einfach auch so nehmen, wie es ist. Er ist einfach, also die Vorstellung, ohne Paul Heyman eine Raw-Ausgabe sehen zu müssen, die lässt einen eigentlich erschaudern. Ja, das stimmt. Ja. Müssen wir wirklich so sehen. So, ja, also. Und nächste Woche hat Brock Lesnar wieder Chance, ein paar Punkte zu machen. Denn er braucht ja immer, wenn er auftritt, er muss sich die Punkte bei uns holen. Er ist nicht jede Woche dabei und kann so hamstermäßig die Pünktchen einsammeln. Nein, wenn er antritt, dann muss er auch große Punkte machen. Der Buttermann schreit noch nach dem Mist. Buttermann, da muss man dazu sagen, The Miz hat im Endeffekt seine kompletten Punkte für die nächsten 12 Monate aufgebraucht schon. Letzte Woche bekommen, ja. Ganz genau. Also das muss jetzt erstmal reichen. Nee, ja. Aber er hat halt auch ein bisschen Pech gehabt. Er war beim Main Event nicht dabei, bei SmackDown nicht dabei und hat jetzt ein richtig scheiß Segment bekommen von der WWE. Also das Segment war halt auch Dreck. So, Damian Sandow war gut, aber das Ding ist halt, ich kann ja, jetzt habe ich die schon gelöscht, aber ich hatte noch wirklich ganz viele, die ich auch in diesem Platz 3 bis Platz 5 Rain so ein bisschen da drinne hatte für mich. Also das waren ein paar Leute, die ich geil fand diese Woche. Und da kannst du natürlich mit so einer Promo keine Punkte holen. Nein, aber grundsätzlich sehe ich den Zug noch nicht abgefahren beim Mist, dass der bei uns noch Punkte kriegt. Ja, nicht in der Fehde. Da wird's schwierig, glaube ich. Ja. Und Dolph Ziggler auch komisch, 0 Punkte bisher von uns, ne? Ja, aber seitdem ich jetzt wieder gucke, muss ich sagen, ist Dolph Ziggler für mich die größte Überraschung, im negativen Sinne. Also und zumindest eventuell die positivste. Da müsst ihr jetzt aber nochmal länger drüber nachdenken. Ich trau mich nicht, ja zu sagen. Aber Dolph Ziggler, ich habe halt aufgehört zu gucken, da war Dolph Ziggler der Shit. Und alle haben sich so ein bisschen gefragt, wo geht die Reise mit ihm noch hin? Und jetzt gucke ich und habe das Gefühl, okay, Dolph Ziggler ist wieder da, wo er schon mal vor... The journey has ended. Ja, also... Tja, scheint irgendwie nicht zu werden mit Dolph Ziggler. Aber mal gucken. Punkte kann er mit Sicherheit bei unserem Ranking. Heyman brettert hier aber ganz schön an die Spitze bei uns. Der brettert gerade auf unserer Seite. Ja, ihr müsst, wenn ihr euch über den aktuellen Stand informieren wollt, einfach nur auf mmaradio.de/WWE-Rankings gehen. Nicht erschrecken, jetzt sind da noch irgendwelche bunten Fabelzahlen und warum das so ist, kann ich euch nicht sagen. WordPress hat im Laufe der letzten Woche das 4.0 Update rausgeschickt und seitdem besteht dieses Problem, allerdings nur auf diesen Unterseiten und nicht auf der Startseite, denn da habe ich noch ganz unten rechts, habe ich immer noch Pfeile. Muss ich mal gucken, wie ich das fixen kann. Und abstimmen könnt ihr natürlich dann immer wieder direkt sozusagen im wie nennt man denn das, Episodenbeitrag oder in der Episode dann, also wenn ihr dann jetzt, heute ist die 109. MMA-Radio-Ausgabe abgedreht, möchte ich mal sagen, also wenn ihr auf mmaradio.de/109 geht, dann findet ihr da die Möglichkeit zum Voten und die von uns jetzt aufgestellten Kollegen sind dann wieder zum Abschuss freigegeben und hoffentlich machen wieder so viele Leute mit. Hoffentlich, das ist großartig, das ist so interessant und das macht so einen Spaß, dieses Ranking. Und ja, ich bin gerade hier bei uns auf der Startseite und sehe dann nochmal die Pfeile und sehe The Miz auf Platz 2, er kann, glaube ich, sagen Adieu. Ja, das wird sich nicht lange so durchsetzen lassen, das stimmt. Ja, also wir hoffen, dass wir bei der nächsten Ausgabe dann wieder um 19 Uhr senden können, denn so später ist es einfach immer, also da, man hat ja auch noch andere Sachen zu tun. Das ist wahr, so sieht das nämlich aus. Aber wir werden das schon irgendwie hinbekommen. Ach so, genau, nächste Woche, das ist noch ganz wichtig, nächste Woche wird es definitiv samstags eine Ausgabe geben, wenn ich das richtig verstanden habe, Chris. Okay. Hast du richtig verstanden. Da werden wir mit Sicherheit dann noch, ist ja der letzte Abend von Night of Champions, da werden wir mit Sicherheit darüber noch ein bisschen quatschen. Ist Night of Champions jetzt schon? 21. Nee. Ja, das ist der letzte Samstag dann vor Night of Champions. Da werden wir darüber natürlich ein bisschen quatschen und auch noch ein bisschen über die dann zurückliegende WWE-Woche, über NXT und so weiter und so fort. Die Card ist ja bis jetzt nicht ganz katastrophal. Es kann dennoch sein, dass es Dienstag oder Mittwoch eine Non-PG-Ausgabe gibt. Vielleicht habe ich einen Gast. Aber eine MMA-Radio-Ausgabe. Oder nee, Non-PG. Da hat sich keiner gemeldet. Okay. Kann sich natürlich auch noch einer melden, wer über UFC sprechen will. Ja, vor allen Dingen über das Geile. Was ist nicht dieses Alowski-Silver-Ding als nächstes? Ja. Ja, könnt ihr gerne drüber reden. Naja, gut, das Event kann trotzdem gut werden, aber sei es drum. Aber nichtsdestotrotz, Ricky, lassen wir doch wenigstens noch eine Minute. Dass wenn man sich schon mal so was Großartiges aufzieht, dass ich das wenigstens noch mal kurz anspreche. Hä? Na, die Padmen sind am Start. Ah, okay, ja. Ja, das dachte ich mir, dass du da wieder so mürrisch darauf antwortest. Aber für alle Leute, die wirklich mal Bock haben auf einen schäbigen Gaming-Podcast, die können auf www, sagt man www eigentlich noch vorweg, ja, ne? Ich glaube, seit Mitte der 90er sagt man das wieder. Padman.com könnt ihr euch die erste Ausgabe von uns mal anhören. Felix Rick, Philipp Jordan und meine Wenigkeit haben da mal das erste Chapter unserer Videospiel- Odyssee besprochen. Wir sind überraschenderweise nicht über anderthalb Stunden rausgegangen. Ich bin ein bisschen überrascht, weil ich glaube, es gab noch nie einen Philipp Jörn im Podcast, der weniger als 4 Stunden ging. Und deswegen das schon mal ein Grund einzuschalten. Und natürlich, weil es eine sehr unterhaltsame Geschichte war. Es gibt tollen Content bei uns auf Padman.com. Der Timo, der macht da wirklich den krassesten Scheiß. Der Typ ist wirklich ein Zaubermäuschen am Keyboard. Der kann viele Sachen auf dem Bildschirm erscheinen lassen, die man sich so hätte nie erträumen lassen. Und geht auf jeden Fall auf Padman.com. Erste Ausgabe ist draußen. Wir werden in den die nächsten, ich werden wahrscheinlich noch 2 Ausgaben kommen über unsere Geschichte, wie wir zum Gaming gekommen sind. In den nächsten Ausgaben relativ zügig kommen und dann werden wir uns so langsam eingrooven. Eine Ausgabe pro Monat ist eigentlich angedacht. Aber jetzt, wo wir unsere Anfänge so ein bisschen bequatschen, werden wir ein paar Ausgaben mehr machen. Also Felix Rick, Philipp und ich quatschen da so ein bisschen. Und dann, wenn wir unsere Anfänge bequatscht haben, wie alles begann, heißen diese Ausgaben, werden wir auch regelmäßig Gäste dabei haben. Und die Gaming-Fans werden den einen oder anderen mit Sicherheit schon mal gesehen oder gehört haben. Rick, ich bedanke mich für dieses Podium, welches ich gerade von dir hier erhalten habe in unserem Podcast. Ja, bitteschön. Ja. Ja. Mach die Ausgabe mal mit Gast, wäre toll. Doppelpunkt, Doppelslash. Ja, schön. Das war's. Bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüss. If you listen to non-BG, you're a good motherfucker.